Bildungsgespräch, Ausgabe 33. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien, aus dem Abendgymnasium heute. Wir haben sogar Zuhörer aus dem Abendgymnasium und einen, der dort unterrichtet, Stefan Hinsch. Hallo Stefan. Ja, hallo. Es ist sehr, sehr nett, dass du da bist. Weil es gibt mich sehr viele Fragen in diesem Gebiet, worüber wir heute reden werden, und das ist die Wirtschaft. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, wie funktioniert Wirtschaft? Mhm. Ist ein total prätentiöser Titel. Naja, der Untertitel hat in sich eine kritische Einführung. Ja. Was wäre eine unkritische Einführung? Na, da gibt es einige. Wie funktioniert Wirtschaft? Unkritische Einführungen, das so haufenweise, so Standardlehrbücher funktionieren so. Und was unterscheidet eine kritische Einführung von einer unkritischen? Die kritische Einführung versucht, die Sachen zu hinterfragen. Also die Methode von dem Buch ist, dass wir dem wirtschaftstheoretischen Mainstream folgen und zu jedem Schritt dann hinterfragen und uns die Frage stellen, funktioniert das wirklich so? Hat das einen Sinn oder sollte man das nicht ganz anders sehen? Das ist das Kritische dabei. Wenn ich das mit einem Hundeführer vergleiche, also wie erzieht man Hunde, wäre eine unkritische Einführung. Du musst, wenn der Hund dir raufspringt, ihn auf die Pfoten treten. Genau. Und in der kritischen Einführung steht dabei, warum. Ja. Und ob das gescheit ist. Ob das gescheit ist und ob das wirklich vernünftig ist, ihm auf die Pfoten zu treten und was man noch sagen könnte. Ob es in anderen Umständen andere Methoden gibt, die vielleicht sogar besser funktionieren. Und was das vielleicht für Hintergründe hat, dass die Leute sagen, dem Hund muss man auf die Pfoten treten oder so. Und das ist ja also so diese Interessensgebundenheit wirtschaftlicher Theorie. Das weiß nicht, ob das bei Hunden auch so ist. Ist Hundetheorie interessensgebunden? Aber vielleicht, wenn man irrsinniger Faschist ist, sagt man, man muss seinem Hund ständig auf die Pfoten steigen. Gibt es schon noch, dass Hunde scheinbar so wirklich auf brutal erzogen werden? Also ja. Aber dann müssen es wirklich Mann stoppen, also Mannstopperhunde. Mhm. Aber an sich wird heute nur noch mit Belohnung erzogen. Das ist dann schon wieder Mainstream, also Hunde mit Belohnung. Wahrscheinlich. Da aha. Das würde man aber dann in einer kritischen Einführung auch hinterfragen. Weil es gibt ja sozusagen sehr viele auch vollständig alternative oder abweichende Wirtschaftstheorien, eine marxistische Wirtschaftstheorie beispielsweise. Und wir haben keine marxistische Wirtschaftstheorie geschrieben, sondern wir folgen dem Mainstream und hinterfragen ihn kritisch. Und Mainstream heißt das, was wir hier in unseren Wirtschaftsräumen, Europa, Asien, Handel, weltweit, allgemein unter Wirtschaft verstehen. Naja, der Mainstream, ja, der Mainstream bedeutet das, die Wirtschaftstheorie, mit der man auf einer halbwegs angesehenen Universität noch Karriere machen kann. Das ist der Mainstream. Das ist nicht Sparte von der Sparte. Also nicht so weit abweichend. Bei der Wirtschaftstheorie kommt es ja zusätzlich, das ist ja praktisch in der Nachkriegszeit, diese mathematisierte, also in der Sprache der Wirtschaftstheorie würde man sagen, ist ein das keynesianisch-neoklassische Modell. Mhm. Das wird dann in mathematisierte Sprache gebracht. Mhm. Und, das ist der Mainstream bis heute, die allgemeine Gleichgewichtstheorie. Und damit erübrigt sich die Frage, wie du weißt, ob das stimmt, was du erklärst und einführst kritisch. Weil wenn es der Mainstream ist, ist es das, was für allgemein stimmig im Rahmen der Theorie empfunden wird oder definiert ist. Weil Wissenschaft, da schaut man auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Da weiß man vier Kriterien, Messbarkeit, Wiederholbarkeit, Vorhersagbarkeit, Widerspruchsfreiheit. Und dann ist es das, was wir unter Stimmen verstehen. Nein, nur wir sind keine Physiker. Also auch der Mainstream-Wirtschaftswissenschaftler wissen grundsätzlich, dass das alles in dem Sinn nicht stimmt, was sie sagen, weil das ist eine Sozialwissenschaft. Es gibt kein kontrolliertes Experiment, das mit der Überprüfbarkeit, Messbarkeit, also man kann es nicht messen, man kann es nicht überprüfen. Es gibt keine, das Gesamt, man kann kein kontrolliertes Experiment machen, es ist nicht wiederholbar. Und die Erklärung wird genauso wenig überprüfbar stimmen können oder nicht. Also die Frage ist nämlich, ob die Erklärung stimmt. Nein, das Phänomen ist ja noch eine andere Sache. Ganz am Anfang gesagt, der Titel Wie funktioniert Wirtschaft ist ein bisschen prätentiös. Weil er vom Verlag gekommen ist, schätze ich mal. Ja, wir wollten es auch verkaufen. Ja. Aha. Aber natürlich, das ist ein Titel, hat auch der Verlag ganz gut gefunden. Das ist ein Titel, mit dem man ein Buch verkaufen kann. Promethea. Es ist eine zweite überarbeitete und erweiterte Auflage. Das heißt, die Fehler sind schon draußen, die ganz die groben. Die Fehler sind draußen, ja. Das ist auch ein bisschen länger geworden. Und es hat offensichtlich auch der Titel auch funktioniert, weil wir haben ein paar verkauft aus der ersten Auflage. Mhm. Da haben wir uns dann die zweite gegeben. Wie funktioniert Wirtschaft? Eine kritische Einführung. Mhm. Und du sagst, das ist im Mainstream wird das mathematisch erklärt. Das sind diese Graphen, gell? Die wo sie das schneidet, die verschiedenen Kurven. Angebot- und Nachfragekurve, genau, die sich schneidet im Gleichgewicht. Aber ist das eigentlich im Wesentlichen dann die große Volkswirtschaft, Makroökonomie, oder ist das dann etwas, was man auch in den Betrieben findet? Weil es gibt ja auch diese Mikroökonomie, Wirtschaftslehre. Ja, es ist eher, also das Buch wäre volkswirtschaftlich ausgerichtet. Ich bin mehr Volkswirt. Also okay. Von Betriebswirtschaftslehre habe ich sehr wenig Ahnung. Pirmin Fessler ist der zweite Autor. Ja. Ist ein guter Freund von dir. Ja, Volkswirt. Mhm. Stefan. Ja. Ich würde ganz gerne mit dir ein bisschen über Wirtschaftsdidaktik auch sprechen. Also nicht jetzt dich alles fragen, was in diesem Buch steht, weil das kann man ja lesen, okay, sondern eigentlich du bist ja schon auch Lehrer und du vermittelst den Menschen, die zu dir kommen, und in einem Abendgymnasium sind die alle über 17 Jahre, also die haben schon ein bisschen was erlebt und wissen, wie die Welt schon tickt. Denen erklärst du von der Pike auf, von Grund auf. Das heißt Geografie und Wirtschaftskunde. Ja. Geografie ist das, was Gestein ist und eventuell dann die Menschen in der Bevölkerungsgeografie. Da lernt man, dass man einen Bahnanschluss bauen muss bei einer Fabrik, damit sie an den Verkehrsnetze angebunden sind und die Arbeitsplätze müssen da sein. Und dann ist dieser wirtschaftskundliche Teil, und dafür hast du dir Gedanken gemacht, wie das geht, dass man das den Leuten erklärt. Ja, schon. Also eine allgemeine. Aber war das jetzt, was ja, war jetzt die Frage? Das war jetzt nur eine Vorstellung, noch keine Frage. Du hast da bis jetzt noch eine Theorie über Geografie gebraucht, ist Geografie über... Ist jetzt nur einmal über Steine spricht das, und... Ja, aber wenn du zum Beispiel über Steine sprichst oder über wie entstehen die Jahreszeiten, das ist so quasi, weil ein Zahnarzt halt auch über Zehennägel reden kann. Aber ich rede eigentlich nicht über Steine. Nie. Und wie entstehen die Jahreszeiten, das habe ich früher gemacht, das habe ich vor 2 Jahren habe ich es gestrichen. Okay. Jetzt rede ich aber das auch nicht mehr. Ah, ja. Ich rede eigentlich nur mehr über Wirtschaft und über Menschen rede ich auch. Also wie viele Menschen wohnen, warum die mehr werden oder weniger werden, das ist schon noch interessant. Aber die Jahreszeiten interessieren mich nicht eigentlich. Und wenn du sagst Mainstream, dann unterrichtest du auch diesen Mainstream? Ja, also die Methode ist grundsätzlich die gleiche. Wir schauen uns die Theorien oder Konzepte des Mainstreams an und hinterfragen sie dann. Mhm. Oder ich mache halt viel vom Hinterfragen und man versucht das halt dann so weit wie möglich gemeinsam zu machen. Aber das ist die grundsätzliche meine Methode. Also die Konzepte des Mainstreams hernehmen, hinterfragen. Ob das die beste, auch da möchte ich nicht behaupten, dass das die beste Methode ist. Der Mainstream ist ziemlich kaputt nach der Wirtschaftskrise von 2008. Das heißt, vielleicht müsste man das Ganze auch ganz anders machen, nur das kann ich nicht. Da bräuchte man jemanden, der wahrscheinlich ein bisschen besser ist. Also das heißt, ich kann, das ist das, was ich kann. Ich kann die Konzepte des Mainstreams bringen und hinterfragen. Mhm. Ob das ideal ist, würde ich eigentlich bezweifeln. Aber das ist das, was geht im Augenblick. Alternative? Wie machen es andere? Ja, das ist eben der Punkt. Das machen andere. Also es gibt so alternative Ökonomen, aber die scheinen mir zu weit in einer, das ist zu wenig anschlussfähig. Von den Ökonomen jetzt selbst, aber nicht von den lehrenden Menschen. Die von den Lehrenden, nein, da wüsste ich jetzt auch nichts. Ich kenne keinen Lehrer, der nur alternative Ökonomie in Schulen bringt. Also Alternativökonomie ist, wenn zum Beispiel ein Schuster im Waldviertel Schuhe macht und dazu Kredite aufnimmt, für die er nachher dann vielleicht ins Gefängnis geht, weil er das gar nicht darf auf die Tour. Naja, das wäre jetzt sowas wie Alternativwirtschaft, Ökonomie. Es gibt, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Reste des Marxismus gibt es beispielsweise. Doch, ja, die haben eine geschlossene, in den USA, im Hearst oder sowas, sitzen die Reste des Marxismus. Und den Robert Brenner gibt es auch noch, der sitzt, glaube ich, oder auch in Amerika, weiß ich, habe jetzt vergessen. Es gibt zum Beispiel die Rechte des Marxismus und es gibt andere ähnliche alternative Ansätze, die praktisch abseits vom Mainstream auch noch zusammenhängende Theoriegebäude haben. Mhm. Könntest du den Neoliberalismus platzieren in diesem Zusammenhang? Ist das auch Mainstream? Oder ist das so schon dieser Ja, das Neoliberalismus ist ein, Neoliberalismus scheint mir ein sehr politisches Wort zu sein, das ist so ein Schimpfwort. Ah, ja. Es ist eine liberale Wirtschaftspolitik, die ich nicht mag. So wie du stinkst oder dein Parfüm ist nicht gut. Genau, aber Neoliberalismus ist ein Schimpfwort für liberale Wirtschaftspolitik, die man nicht mag. Ja. Wissenschaftlich, also in der Volkswirtschaftslehre, hat der Begriff Neoliberalismus meiner Meinung nach keine Bedeutung. Ja. Ja, also es gibt also die meisten Wirtschaft, also Ökonomen sind in der einen oder anderen Form liberal. Mhm. Da gibt es auch welche, die weniger liberal. Ich bin beispielsweise, ich bin kein Freund einer besonders liberalen Volkswirtschaftslehre. Ah, ja. Ich sehe große, also diese die Idee, dass alles von Märkten gesteuert wird, dass der Staat keine Aufgabe hat, ist eigentlich nicht meines. Mhm. Sondern du hättest dem Staat eine größere Rolle zugeschrieben als in diesem liberalen Modell. Ja, ich bin kein liberaler Wirtschaftswissenschaftler. Genau, der Staat hat eine größere Rolle, Interessensgruppen haben eine größere Rolle, Institutionen haben eine größere Rolle. Im liberalen Modell Märkte, ist der Staat, der sichert dann die Freiheit praktisch durch Regulierungsbehörden eventuell. Ja, genau, es gibt dann unterschiedliche, da gibt es die Liberalen, die alle Regulierungsbehörden abschaffen wollen, und dann gibt es die Liberalen, die sagen, der Markt macht, aber er muss ein bisschen reguliert werden. Und ich glaube grundsätzlich, dass Märkte sind wichtige Institutionen, aber es ist nur eine Form, wie Wirtschaft gesteuert wird. Und ich halte die Bedeutung von Märkten für geringer. Mhm. Aber ja, jetzt hinterfragen, warum du die Bedeutung von Märkten geringer hältst. Dann hätten wir hier ein kritisches Gespräch mit dir. Ja, dann hättest du ein kritisches Gespräch. Warum ist die Bedeutung von Märkten geringer? Also dieses Standardmodell der Volkswirtschaftslehre baut darauf auf, dass Märkte alles ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Und wenn wir uns tatsächlich, also das ist dieses Grundsatz, das heißt auch allgemeine Gleichgewichtstheorie. Angebot und Nachfrage. Genau, Angebot und Nachfrage, und das ist grundsätzlich eine liberale Ökonomie. Ja. Angebot, Nachfrage bringt alles in ein allgemeines Gleichgewicht und alles tendiert zu diesem allgemeinen Gleichgewicht. Mhm. Und jede Wirtschaftskrise ist eine kurzfristige Störung in dem allgemeinen Gleichgewicht. Mhm. Und das mit einer solchen Theorie, das ist bis 2007, hat man das ganz gut behaupten können. Mit einer solchen Theorie kann ich aber die jetzige Depression in Europa eigentlich nicht mehr fassen. Mhm. Das allgemeine Gleichgewicht gibt es in der Form nicht mehr. Sondern es hängt wohin? Offensichtlich sind die Kräfte der Wirtschaft, die zum allgemeinen Gleichgewicht tendieren, nicht so stark, wie man gedacht hat. Ja, das ist, sonst kann man sich eine dauerhafte Arbeitslosigkeit von 25% nicht erklären. Also in Griechenland oder Spanien oder sowas. Oder auch das heißt, und was wäre dann das Problem? Strukturelle Unterschiede, Gewichte, Probleme. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Da gibt es Theorien, die sagen, die Finanzmärkte neigen dazu. Also das ist eine Theorie von Finanzmarktinstabilität. Mhm. Finanzmärkte neigen dazu, wenn alles gut geht, durchzudrehen. Aha. Je länger die Situation stabil ist, umso nervöser werden die Finanzmärkte. Irgendwann laufen sie amok und zerlegen alles. Mit dem kann man ganz gut heutige Situationen fassen. Mhm. Dann gibt es Möglichkeiten, die über Verteilung arbeiten. Die sagen, wenn Verteilung zu ungleich wird, ist die Nachfrage insgesamt nicht vorhanden. Das wären jetzt zwei Punkte, die ich vernünftig finde. Gibt es andere Theorien auch noch. Über Geld und Zins und so weiter. Gibt es eine ganze Reihe von Theorien, die das dann die lang anhaltende, dauerhafte Krisen erklären können. Ja. Mhm. Nicht mit allem muss man dann immer einverstanden sein, aber sozusagen diese Idee des allgemeinen Gleichgewichts scheint in der aktuellen Wirtschaftsentwicklung ein bisschen komisch zu sein. Mhm. Ist es tragisch? Also ist es Nein, das ist überhaupt nicht tragisch, nein. Okay. Nein, gar nicht. Aber ich meine, du bist vor einigen Jahren einmal herumgegangen und gesagt, und hast so geredet, oje, der amerikanische Konsum. Ja. Das dürfte eine Schlüsselgeschichte sein in deiner Argumentation. Ja, das war 2007. Da bist du herumgelaufen, ja, genau. Und hast gesagt, oje, der amerikanische Privatkonsum bricht ein. Genau. Da warst du ein bisschen blass und hast da wirklich eher bedrückt gewirkt. Ja. Oder halt zumindest einmal beeindruckt. Also jetzt nicht mehr genau, es ist lange her. Weil wir beeindruckt waren. Ja, das war 2007, Ausbruch der Finanzkrise. Damals war klar, dass das ein bisschen unangenehm wird. Ich meine, wir haben bei uns ums Eck im vierten Bezirk, in so einer wirklichen Seitengasse, vierter Bezirk, doch am Eck eine Privatbank gehabt. Mhm. Mit goldener Aufschrift, ich glaube, Comtex und so Kurven, die alle nach oben gehen. Mhm. Und die ist zu. 2008 ist die verschwunden. Das letzte Plakat, das da drinnen hängt, war 2008. Ja. Und jetzt ist sie zu, das Plakat hängt aber noch und alles ist ziemlich staubig. Ja. Hat mich tief beeindruckt. Es dürfte also 2008 tatsächlich etwas vorgefallen sein oder eben vorher, 2007, was ich in meiner Gasse nicht bemerkt habe, weil da hat sich nichts geändert. Nur dort wurde etwas gestoppt. Ja. Der Herr Stepanian, Export, Import, Transit, ist auch verschwunden. Der war am anderen Eck. Der hatte nur ein Büro, Export, Import, Transit und auch zeitgleich ungefähr. Ja, aber es ist wahrscheinlich so, als österreichischer Lehrer kann man versuchen, eine Wirtschaftskrise zu ignorieren. Aber als griechischer Lehrer beispielsweise wird es schon nicht mehr gehen. Verstehe. Weil da wird halt der Lohn gekürzt und man wird rausgeschmissen und sowas. Also das kommt halt auch ein bisschen drauf an, aber Griechenland ist jetzt nicht mehr so weit. Auch beim Staatsradio zum Beispiel, wenn man arbeitet, kann es sein, dass man einfach morgen nicht mehr hingeht. Genau. Ja, das sind Sachen, da wird es dann ein bisschen, schwieriger. Ja, aber da kommen wir das ist ja das gleiche sozusagen, weil wir können auch gerne weiter über Wirtschaft reden, aber das wird jetzt, müssen aufpassen, wir haben gleich eine Diskussion über die Wirtschaftskrise. So. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Nein, ich wollte einfach mit dich ein bisschen kennenlernen, wie du mit welchen Worten umherwirfst, ob das gefährlich ist für mich, ob ich in Deckung gehen muss oder ob ich sie fangen kann und verstehen. Ja. Es geht so gerade. Es geht. Ja? Ich bin ein normal ausgebildeter Österreicher und habe eben von Wirtschaft eigentlich wenig gelernt. Ja. Was bringst du deinen Studierenden bei? Welche Themen? Ja, also wie geht es los? Ja. Die kommen zu dir in die Schule, es ist Semesterbeginn, du gehst in die Klasse und da schauen die Leute an und dann erzähle ich Hinsch ist mein Name. Also sage ich immer Hinsch und schreibe es immer auf die Tafel. Ja. Und dann erzählst du ihnen, wie man zu einer Note kommt. Ja, das mache ich. Und nein, also was geht da ab? Wie geht das? Was ich versuche zumindest, also das habe ich schon gesagt, ich versuche ein bisschen so allgemeinen Konzept, ich mache sehr viel Wirtschaftskunde, ich versuche diesen allgemeinen Konzepten zu folgen, Märkte beispielsweise, dann versuche ich die zu hinterfragen. Langsam, das geht schon viel zu schnell. Das ist zu schnell, Stunde geht los, sagst, Leute, es ist jetzt die erste Stunde, wir haben jetzt gesprochen, wie ihr zu eurer Note kommt. Wie kommt man zu eurer Note? Test? Ja. Abendgymnasium macht man Test. Okay, am Ende des Semesters. Ja, und noch einen in der Mitte. Okay, zwei Tests. Zwei Tests, genau. Müssen beide positiv sein? Ja, werden aber ständig wiederholt. Okay, also man kann immer getestet sich testen. Ununterbrochen. Ja, es gibt dann einen Termin und einen Nachtermin und dann noch einen Termin, noch einen Nachtermin und ganz viele Prüfungen. Und dann gibt es möglicherweise, was passiert dann? Dann gehst du zur Tafel und schreibst, Wirtschaft ist Mangel. Nein, nein, das mache ich nicht. Was mache ich in einer Tafel? Herr Slavitz, was mache ich in einer Tafel? Wir haben ein Gästemikrofon, ja? Naja, der Professor geht an die Tafel und erklärt die Wirtschaft so, dass sie eigentlich jeder versteht. Er weiß zu jedem Thema eigentlich irgendeine Anekdote, wie man sich's merkt. Und zum Beispiel Agglomerationsvorteile hat er uns aufgestellt, querverteilt in der Klasse und hat uns die Agglomerationsvorteile anhand von dem erklärt. Oder wie Geld entsteht, ja. Hat er praktisch hergenommen, ein Zehner, hat ihm einen in die Hand gedrückt und hat praktisch von den anderen praktisch einen Zettel ausfüllen lassen. Ich habe dir 10 Euro geborgt und hat uns so anhand von dem praktisch erklärt, wie eigentlich Geld, wie das Bankenwesen funktioniert, wie das ganze Geld eigentlich auf den Banken entsteht. Und ja, so merkt man sich's relativ leicht und so kommen sogar die schwierigsten Sachen leicht rüber. Mhm. Das heißt, selbst diese Prozesse nachvollziehen, die zu Geld führen. Du relativ viel vorführen und also diese Anekdoten in Anekdotenhaft viel vorführen und herumtanzen. Na, schau, wie geht's? Also, wird ganz klar wirklich. Also, zwei Sachen habe ich gehört: Agglomerationsvorteil. Ja. Da hast du deine Studierenden genommen und in der Klasse bewegt. Und das Zweite, wie gehört, wie Geld entsteht, da hast du jemandem 10 Euro gegeben und es wurden Zettel ausgeteilt. Das ist spannend mit dem Geld entstehen. Fangen wir das einmal doch an. Ja. Wie beginnst du diese Geschichte? Du sagst, Leute, heute geht es ums Geld. Ja, Genau. Heute geht es ums Geld und wir schauen uns an, wie Geld entsteht. Geld ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es einer von den zentralen Mythen ist in der Wirtschaft. Also das ist sozusagen Wirtschaft wird mit Geld sehr oft gleichgesetzt. Mhm. Das ist dasselbe. Wirtschaft ist Geld und alles am Geld aufgehängt. Ja, das ist an den Zinsen, die Schwierigkeiten der Wirtschaft hängen an den Zinsen und das Zinssystem. Da kommen also Studierende, haben eine gewisse romantische Vorstellung, die man üblicherweise hat in unserem Landstrich zu Geld. Wenn man viel hat, dann kann man sich irgendwas kaufen. Ja, Studierende haben, das ist allgemein gesellschaftlich verbreitet. Schulden zum Beispiel sind was ganz so Schlimmes. Findest du oder findest du? Nein, das ist ja allgemein gesellschaftlich, aber man findet es auch, das findet man natürlich an einer Schule, man findet Studierende, Schulden sind ein moralisches Problem. Moralisches? Ja, das ist in der Gesellschaft, ja, das ist eine christliche Religion. Forgive us our debtors, we forgive our debtors, ist im Vater unser. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir den anderen unsere Schulden ihre Schulden nachlassen. Mhm. Das ist ja sozusagen, dieses Geld ist da ganz, ganz stark moralisch, mythisch besetzt. Ich sehe schon, das ist die kritische Erklärung, weil du hinterfragst, ob das so sein muss und ob das Gott gegeben ist. Ja, genau. Und wie ist es? In deiner Sicht? Im Geld wird wahnsinnig viel aufgeblasen. Also okay. Hineingeblasen. Das ist die. Ananassaft? Entschuldigung? Ja, ich habe das. Oder ist das ein Schweppes, Russian Wildberry, das ist ausgezeichnet. Ja, sehr gut. Also wird viel hineingeblasen ins Geld. Ja, zum Beispiel die Leute, die Angst vor einer Pleite beispielsweise. Ja, das ist ja sozusagen die Staatspleite. Also. Privatkonkurs. Der Privatkonkurs, ja, es wird sehr oft wird die Volkswirtschaft oder die Wirtschaft eines Landes wird mit dem Staat gleichgesetzt und das Vermögen der Menschen oder ihr Reichtum mehr oder weniger mit dem staatlichen Budget verwechselt oder dessen Guthaben, und da der Staat Schulden hat, leben wir alle über unsere Verhältnisse. Und wenn der Staat pleite geht, ist alles aus. Ja, also das ist das Leben vorbei. Und das ist schon eine Sache, dass ich Angst nehmen möchte. Wenn Österreich pleite geht, ist das wahrscheinlich unangenehm, aber wir leben weiter und am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf. Ich meine, ich weiß nicht, aber wir haben schon den Zweiten Weltkrieg erlebt, wo dann die Großmutter gesagt hat, diese Arbeitslosigkeit vorher und dann ist der Hitler gekommen. Also so ganz unbegründet erscheint mir Angst vor Pleite, weil Pleite setze ich jetzt mit folgender Arbeitslosigkeit gleich, erscheint mir nicht so abwegig. Aber interessanterweise ist ja in der großen Depression der 30er Jahre hat es ja keine Staatspleite gegeben. Da haben die Leute zu wenig Geld gehabt, um sich was zu kaufen, aber dem Staat ist es bestens gegangen. Es hat keine Inflation, also bestens ist es dem Staat auch nicht gegangen, aber es hat weit und breit keine Staatspleite. Der Geldwert war stabil, keine Inflation, keine zu hohen Staatsschulden, das war alles nicht vorhanden, das war trotzdem schlecht. Also Arbeitslosigkeit gibt es unabhängig von Staatspleiten, von... Arbeitslosigkeit kann es unabhängig von Staatspleiten geben. Dass es Leuten schlecht geht. Natürlich kann eine Staatspleite auch auslösen, dass es Leuten schlecht geht und Arbeitslosigkeit entsteht. Aber es ist nicht man kann nicht den Staat gleichsetzen mit der Wirtschaft. Aha. Oder der Reichtum eines Landes sind die Leute, die irgendwelche Sachen herstellen können. Und möglicherweise die Maschinen und Straßen und Schulen. Und das ist der Reichtum eines Landes und nicht die Frage, ob man die Rechnungen zahlen kann. Nicht nur die Frage, ob ich diese aktuellen Rechnungen jetzt bezahlen kann oder nicht. Wenn ich die nicht bezahlen kann, dann gibt es jetzt sowas wie bei einem Privatkonkurs auch für Staaten. Das gibt ich will es jetzt auch nicht trivialisieren, eine Staatspleite, aber es ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Ist alles, was passieren kann, schon passiert? Irgendwann, irgendwo? Oder gibt es ständig neue Überraschungen? Nein, das ist ja das Problem der Wirtschaftskunde. Dadurch, dass sich die Gesellschaft ändert, sich Institutionen ändern, sich die Wirtschaft ändert und sowas wie allgemeine, ewig gültige wirtschaftliche Gesetze nicht vorhanden sind. Das heißt, alles, was passiert, ist neu. Nichts von dem, was passiert, ist schon passiert. Okay. Und haben die Leute, die sich damit beschäftigen, halbwegs eine Ahnung? Nein. Ein bisschen, halbwegs ja. Aber reichen tut es nicht. Und ist das System deines Erachtens ziemlich gut? Stabil, schön, passt? Oder ist es echt geschissen, also dass ständig etwas echt zum Dampfen anfängt, wo man es gerade nicht braucht? Es hat eine in den letzten Jahren zunehmend eine sehr starke Neigung zur Instabilität. Das hat sie in Wirklichkeit weltweit schon länger gegeben. Weiß nicht, wenn man in Mexiko gelebt hat, war es immer ein bisschen instabiler. Oder im Senegal oder sowas. Oder in Indien, das war immer ein bisschen instabiler. Mhm. Aber aus österreichischer Perspektive war es jetzt eigentlich 50 Jahre sehr stabil. Mhm. Und jetzt ist es ein bisschen weniger stabil. Und es ist ja auch notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, wo diese Instabilität herkommt. Und was überhaupt Instabilität ist, also wenn das Hunger ist, den ich habe, weil ich nichts zum Essen habe, ist das meine Sicht, aber Instabilität ist vielleicht wirtschaftlich einfach nur der Mangel an Vorhersagekraft, was passiert am nächsten Tag. Ja, aber das ist auch unangenehm, weil das Problem ist ja, es ist ja, ich weiß nicht genau, ich hab Kinder, meine Vorstellung für diese Kinder ist nicht, dass sie jeden Tag genug zum Essen haben und das reicht. Man hat ein bisschen weitergehende Vorstellungen. Was da sonst noch, dass es sollte warm sein und sie sollten ein Dach über dem Kopf haben und sie sollten Chance auf Ausbildung haben und solche Dinge, da gehört mehr dazu. Mhm. Ich bin auch ein Freund eines gewissen Konsumniveaus, möchte bloß was konsumieren. Mhm. Also da gehört schon mehr, also Instabilität ist jetzt mehr, also nicht. Oder das wirtschaftliche Krise bis nicht erst dann, wenn ich nichts mehr esse. Mhm. Ich komme nochmal aufs Geld zurück. Bevor ich das tue, ich war mit meinen Kindern in Indonesien an einer Schule arbeiten und habe dort, wir sind zur Schule gegangen, alle anderen sind mit dem Moped gefahren, es gab keinen Gehsteig und eins von den Kindern ist da in den Kanal runtergefallen irgendwie, der war in der Straße, weil es keinen Gehsteig gibt. Und das war sehr lehrreich für uns alle, am meisten halt für den, der da runtergefallen ist, weil unsere Drucker sind deswegen so billig, weil dort es eben keine kommunale Infrastruktur gibt, einen Gehsteig, der irgendwie auch finanziert werden muss. Und das haben wir alle halbwegs verstanden. War das richtig, was ich da erklärt habe oder was da passiert oder ist das einfach grundfalsch? Ja, das ist zumindest ein Aspekt. Ja, würde ich schon. Also war nicht falsch, so falsch. Es gibt, nein, das ist nicht so falsch. Nein, das würde ich nicht sagen. Also es gibt da ungleiche Einkommensverteilung über die Welt. Und da bestimmte Industrieprodukte sind bei uns billig, weil das möglich ist, sehr niedrige Löhne in anderen Ländern auszunutzen. Aber es ist ja total unfair, weil bei uns in der Gasse im vierten Bezirk haben wir einen schönen Gehsteig und wir haben den billigen Drucker. Ja. Und die haben keinen Gehsteig. Mhm. Nur keinen Gehsteig. Wir haben nur keinen Gehsteig. Ja. Und ja. Genau. Keinen Drucker. Ist, also jetzt sage ich mal. Aber das ist ja sozusagen, das sind auch Fragen der Wirtschaft, aber auch der Wirtschaftsdidaktik, der Frage der Vermittlung, dass man sich fragt, da gibt es ethische Fragen, also so Moralurteile, ist das gerecht? Mhm. Das ist keine Sache, die man so einfach abhandeln kann. Aber machst du das auch im Unterricht? Ethische Fragen? Ja, doch. Also ich möchte aufpassen, dass ich sowas nicht vorschreibe. Aha. Ich möchte keine Werturteile vorschreiben, aber die Frage ist, sind Sachen gerecht oder nicht, muss man sie zumindest fragen. Oder wissen, dass es diese Frage gibt. Ja, genau. Wissen, dass es die Frage gibt. Aber was ich auch interessant finde, ist quasi diese persönliche Verbindung von dem deinem Kind, das in den Kanal findet und zu dem Drucker. Das ist also man muss versuchen, irgendeine Form von persönlichem Zugang zu finden. Der war für ihn zu solchen Dingen. Ja. Das war blöd, ja. Aber einmal ist schon mal ein Ende. War das richtig viel? Nein, das war so, was das so neben der Straße, so eine Grube, die da hinfließt und wo der ganze Mist und wann der Regen kommt, dann ist halt ganz viel Wasser drinnen. Ja. Und er ist halt da so runtergerutscht und reingefallen. Also es war nicht viel Wasser drinnen, aber es war denkbar unangenehm und immer ist schon mal einen Ententeich reingefallen, hat gestunken wie Sau. Also das kennt er schon und es war nicht lebensgefährlich, aber war wirklich unangenehm und dieses Gehen zur Schule war echt nicht lustig, weil man ständig über Schlaglöcher hüpfen musste und wir haben auch andere Leute... Die Mopeds vorbeifahren, aber auch andere Leute sind auch gegangen und da hat man eben gesehen, wie die gehen und wir sind genauso hinten noch und geschaut, dass wir nicht runterfallen und er ist dann einmal runtergefallen. Mhm. Also das war schon blöd, nicht lebensgefährlich, aber echt eine beeindruckende Sache. Für ihn wahrscheinlich am meisten. Ja. Auf das können wir aufbauen. Also da kann er aufbauen, wenn er Wirtschaft bei dir dann hört im Unterricht, weil das hat er erlebt. Ja. Ja. Naja, das wird er nicht vergessen. Ja, es muss ja sozusagen diese Frage, was ist Wirtschaft für mich, was bringt mir das? Das ist schon, das ist ja im Endeffekt, aber das ist eine Frage, die man, ob man das so im Unterricht erzeugen kann. Aber aufbauen auf Erfahrungen wird man schon. Ja. Also das ist, das, aber grundsätzlich diese Betroffenheit von Wirtschaft, was wie mich Wirtschaft betrifft, dass das nicht etwas ist, was ganz weit weg ist, mhm. sondern dass ich halt einen Drucker kaufe, der in Indonesien gemacht wird, weiß ich gar nicht. Aber ja, so Epson-Scanner oder so weiter. Ja. Da gibt es so große Fabrikanlagen, wo die Leute eben mit dem Moped alle hinfahren. Mhm. Und. Ja. Also ich kaufe einen Drucker, der aus Indonesien kommt und ich gehe in die Arbeit und ich zahle Steuern und ich zahle Miete und ich konsumiere und ich bin vielleicht arbeitslos. Und das sind da persönliche Zugänge zur Wirtschaft, die notwendig sind, dass das auch nicht so wahnsinnig weit weg ist. Hat mir als Kind ziemlich gestresst, also wo ich mir gedacht habe, erwachsen werden ist echt anstrengend, weil das mit den Versicherungen, das werde ich nie auf die Reihe kriegen. Ja. Ich glaube, ich muss für alles eine Versicherung haben. Ja. Aber vielleicht war ich nur ein besonders ängstliches Kind und war das vielleicht mein Hauptthema. Ja. Na, die Frage ist, hast du jetzt für alles eine Versicherung? Nein, ich habe überhaupt keine Versicherung. Ja. Wenn du also mit deinen Studierenden über Geld sprichst, und das war diese Stunde, wie machst du das? Wie geht das? Die Stunde, okay, also ich versuche mal das, der erste Punkt ist diese emotionale Betroffenheit durch Geld, dass man das einmal versucht irgendwie herauszuholen. Irgendwie versucht. Ja, also mit dem Vater Unser beispielsweise ist heute für eine ganz gute Idee, ob sie wirklich gut ist, weiß ich nicht, aber diese... Aber das ist es, was mir gefällt sie. Ne? Das ist sozusagen, das ist zu zeigen, dass Geld und Schuld, wie das verankert ist und ob das böse ist, wenn wer Schulden hat oder nicht. Wie machst du das ganz konkret? Du gehst in die Klasse und sagst, und was ich stelle euch jetzt eine Frage. Kennt ihr das Vaterunser? Oder sagst du, ich stelle euch jetzt eine Frage. Welche Beziehung habt ihr zu Geld? Oder sagst du, ich sage euch jetzt etwas? Ich sage euch was. Okay. Ich sage euch was. Und was sagst du dann? Dann sage ich, das Geld ist sehr stark mythisch besetzt und dann sage ich das Vaterunser. Okay. So. Das aber leuchtet da ist es einem dann ein. Das leuchtet dann ein und das eröffnet aber auch Möglichkeit einer Debatte. Ich stelle mir dann nämlich gleich die Frage, wenn das so ist. Und dann nehme ich dann mache ich das, was der Herr Slavitz vorher erzählt hat, dann nehme ich den Zettel. Das ist der Zettel, da schreibe ich dann drauf, dann hole ich meine Geldbörsel heraus. Dann, ja, wie geht das genau jetzt? Ich öffne mein Geldbörsel, hole 10 Euro heraus oder was ich habe, teile diese aus jemandem. Dann sage ich, das gehört jetzt Ihnen, dieses Geld, aber Sie müssen es mir nachher zurückgeben. Das Geld gehört Ihnen. Ja. Und dann hole ich ein A4-Blatt und sage, ich möchte mir dieses Geld jetzt ausborgen. Dann borge ich mir die 10 Euro und schreibe ein A4, auf das A4-Blatt schreibe ich dann hin, 10 Euro von Hinsch. Und das gebe ich dann aus. Und dann habe ich die 10 Euro wieder, die ich mir jetzt ausgeborgt habe. Und der Studierende hält einen A4-Zettel in der Hand, auf dem A4-Zettel steht drauf, 10 Euro von Hinsch. Du gibst ihm die ersten 10 Euro von dir, nur dass das Spiel einmal starten kann. Genau, weil er hat wahrscheinlich nicht 10 Euro dabei. Genau, der hat keine Lust, sie mir zu geben. Das wäre mir also ein bisschen zu, es wäre komisch, wenn ich sage, geben Sie mir 10 Euro, ich kriege sie eh wieder zurück. Naja, es wäre zumindest das, was echt wahrscheinlich bei der Bank passiert. Also, ja. Aber gut, damit es nicht so gefährlich klingt, gibst du ihm 10 Euro, genau. Da kommt eine kleine Pause und dann geht dann das Spiel los. Das Spiel los und ich borge mir die 10 Euro aus und gebe einen Schuldschein. Und er wird es, da steht, genau. Sie kriegen von mir 10 Euro. 10 Euro Hinsch. Von Hinsch, genau, das ist ein Schuldschein. Mario Draghi. So in quasi. Etwa. Okay, genau. Aber das ist schon zu weit. Das aber ist schon der Hinsch, nächste Schritt. Hinsch genau. Drauf. Da steht Hinsch, genau. 10 okay. Euro von Hinsch. Und der dann wird das akzeptieren. Der Hinsch ist in der Klasse bekannt und das ist ein ehrenwerter Mann. Der wird, von dem weiß jeder, wird seine Schulden bezahlen. Und wenn man diesen Schuldschein jetzt weitergibt, wenn man theoretisch jetzt ins Geschäft geht oder sowas ähnliches und feststellt, oh Gott, ich habe mein Geld nicht dabei. Ich müsste, weiß ich nicht, für ein paar Würstel 10 Euro bezahlen. Ich habe aber mein Geld nicht dabei. Dann könnte man theoretisch diesen Schuldschein herausholen. Hinsch. Vom Hinsch. Mhm. 10 Euro. Mit dem auch bezahlen. Das würde bei uns in der Cafeteria gut funktionieren, weil der kennt dich noch. Möglicherweise. Ja, es ist es funktioniert nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen mit Vertrauen, aber in einem mittelalterlichen Dorf hat das tatsächlich so funktioniert. Und der Schuldschein ist dadurch, dass man damit bezahlen kann, ist der Schuldschein Geld geworden. Und das ist praktisch der nächste Schritt. Wir schauen uns an, wie viel Geld jetzt in dieser Wirtschaft tatsächlich vorhanden ist. Und wir stellen fest, aus den ursprünglichen 10 Euro sind 20 geworden, weil es gibt die 10 Euro, die sind ja immer noch da, und es gibt den Schuldschein über 10 Euro. Und beides ist genauso Geld. Die 10 weil Euro, mit beiden kann ich zahlen. Die 10 Euro hat nämlich er und du hast die 10 Euro vom Schuldschein. Genau. Oder, aber Moment, also, die 10 Euro hast du und er genau. Hat jetzt die 10 Euro vom Schuldschein. Es existieren jetzt 20 Euro. Genau. Und wenn ihr beide jetzt in die Cafeteria geht, sagt er in der Cafeteria, ja. Genau, damit sind 20 Euro im Umlauf. Im Umlauf. Und erst vorher waren es 10. Vorher waren es 10, jetzt sind es 20, weil jemand Schulden gemacht hat, ich in dem Fall. Und wenn ich meine Schulden zurückzahle, wenn ich die 10 Euro nehme und die Schulden zurückzahle, verschwindet das Geld wieder. Ja. Jedes Mal, wenn Schulden gemacht werden in der Wirtschaft, wenn ein Schuldschein geschrieben wird, gibt es neues Geld. Mhm. Und wenn der Schuldschein zurückgezahlt wird, zerrissen wird, aufgelöst wird, ist das Geld wieder weg. Mhm. Passiert das jemals bei uns in Wirklichkeit? Ständig. Weil das Problem ist, die Schulden, mit den Schulden vom Hinsch kann man nicht zum Billa gehen oder zum Supermarkt einkaufen. Ja. Weil die nehmen sie an der Kasse nicht. Ja. Aber mit den Schulden von der Bank Austria geht's. Ja. Wenn ich die 10 Euro nehme, zur Bank Austria gehe, ja. Der Bank Austria das Geld gebe, dann hat die Bank Austria die 10 Euro und mir schreibt sie aufs Konto. Auf meinem Konto steht dann, Hinsch kriegt 10 Euro von der Bank Austria. Ja. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur elektronisch. Ja. Ja, es ist jetzt kein Schuldschein, sondern ein Konto und auf dem Konto steht das, was mir die, also meiner Kontoeinlage ist das, was mir die Bank schuldet. Moment, das war einen Tick zu schnell. Ja. Also, es existieren 10 Euro, die hast du. Ja. Derjenige, der sie hatte, hat jetzt den Schuldschein von 10 Euro. Genau. Wie geht es jetzt mit der Bank Austria noch? Ich habe meine 10 Euro. Ja, wir haben festgestellt, der Schuldschein vom Hinsch funktioniert möglicherweise noch in der Cafeteria, wahrscheinlich aber auch schon dort nicht. Ja. Aber das wäre kein besonders gutes Geld. Kein gutes Geld. Aber wenn ich die 10 Euro nehme und zur Bank gehe. Welche 10 Euro jetzt? Die ursprünglichen. Die ursprünglichen. Der echte 10-Euro-Schein von der Europäischen Zentralbank. Mit, wenn ich mit dem... Die hat der andere. Ah ja, das Spiel ist jetzt vorbei. Nein, wir spielen ein neues Spiel. Sagen. Ja, ja, wir spielen ein neues Spiel. Wir haben 10 Euro, die liegt vor dir. Genau. Die 10 Euro liegen vor mir. Ich gehe zur Bank Austria, zahle sie auf mein Konto. Ja. Dann kriegst du einen Schuldschein von denen, genau dieselbe Situation. Das ist genau dieselbe Situation. Elektronisch machen elektronisch, aufs Konto. Genau. Mein Konto heißt, die Bank auf meinem Konto sind dann 10 Euro. Genau. Und das heißt, die Bank Austria schuldet mir 10 Euro. Es sind wieder 20 Euro dadurch entstanden. Genau. Die 10 Euro, die bei der Bank Austria liegen und die 10 Euro, die als Ziffer auf deinem Konto stehen. Genau. Und mit dem Geld, mit den Schulden von der Bank Austria, mit den Schulden vom Hinsch ist es nicht gegangen, aber mit den Schulden von der Bank Austria kann ich jetzt zum Billa gehen und bezahlen. Ja. Das ist ihnen wurscht. Die fragen Bar oder Bankomat und dann sage ich Bankomat und zahle mit den Schulden von der Bank Austria. Ja. Dann sind diese 10 Euro zum Schulden, zum Billa verrutscht. Genau. Und jetzt hat der Biller die Schulden von der Bank Austria. Genau. Und den Schuldschein von der Bank Austria. Genau. Der könnte jetzt zur Bank Austria gehen mit diesem Schuldschein und könnte original 10 Euro in die Hand nehmen und sagen, ja, dafür kann ich jetzt meine Lieferanten, die Bauern und Fischer bezahlen. Muss aber gar nicht, weil er kann einfach mit dem Konto das weiter überweisen. Es kann das Spiel weitermachen. Mhm. Genau. Und jedes Mal, das ist im Prinzip, das ist dann das, was Geld dann tatsächlich heute ist. Wenn irgendjemand Schulden macht, entsteht irgendwo Geld. Mhm. Und das ist ja ganz interessante, der Schuldschein gehört ja wer. Mhm. Also das heißt, man bemerkt jetzt mit, dass die Schulden des einen sind dann automatisch die finanziellen Vermögenswerte des anderen. Mhm. Und wenn alle nur sparen würden und keiner Schulden hat, gibt es kein Geld zum Sparen. Mhm. Das löst sich dann auf, wenn jemand mehr Schulden hat. Mhm. Das heißt, wenn irgendjemand sparen will, muss sich jemand anderer verschulden. Und damit ist die erste Einheit beendet. Das mit dem Vater Unser ist kurz geschlossen, weil eben praktisch das nicht stimmen kann. Mit der Schuld und Schuld vergeben, wenn das passieren würde, würde einfach das in Null sich Luft auflösen. Es wäre nichts zu tun. Wenn einer sparsam und fleißig sein möchte, muss ein anderer Schulden machen. Ja. Und das können deswegen die Schulden nicht grundsätzlich böse sein und die Sparsamkeit gut. Ja. Und die Schulden machen ist, warum macht man das dann eigentlich? Was ist der Bedarf dran? Damit man was transportieren kann. Geld transportieren? Nein. Warum macht man Schulden? Naja, das gibt da unterschiedliche Gründe, warum man Schulden macht. Aber oft ist es einfach billiger, Schulden zu machen. Mhm. Man kann zum Beispiel, wenn ich mir meine Wohnung kaufe, statt Miete zu zahlen, ist es vielleicht im Endeffekt billiger. Ich zahle Zinsen, aber ich zahle keine Miete mehr. Wenn ich mir einen Kredit aufnehme und neue Fenster kaufe, dann zahle ich weniger Energierechnung. Mhm. Der Endeffekt ist da ja ein neues Wort. Endeffekt. Ja. Also Zeitintervalle, da geht es um Zeiträume. Ja. Ich habe mich neulich umgeschaut wegen Eigentumswohnung kaufen. Und es ist das Problem wirklich so, wenn man sich einen Kredit aufnimmt auf 100.000, 150.000 und den noch 40 Jahre zurückbezahlt, dass man im Endeffekt weniger eigentlich zahlt, um 200 bis 300 Euro sogar, als wenn man eine Miete zahlt. Ja. Jetzt stellt sich aber für mich die Frage, warum eigentlich die Mietpreise wirtschaftlich gesehen so in die Höhe steigen, während eigentlich die Preise für Eigentumswohnungen, wenn man sich so ausrechnet, auf Jahre hinweg gerechnet, zum Auszahlen eigentlich billiger wären. Mhm. Und warum eigentlich nicht mehr Menschen dann beginnen, eigentlich Eigentumswohnungen zu kaufen? Jetzt hätte ich noch bitte, könntest du dir kurz vorstellen, weil jetzt hören wir deine Stimme zum zweiten Mal, du bist einer, der jetzt hier bei diesem Gespräch zuhört. Mein Name ist Markus Slavitz und ich bin Studierender des Abendgymnasiums. Und damit ein Schüler live von Stefan Hinz. Live. Ja, genau. Mhm. Okay, gut. Stefan. Ja. Kannst du so eine Frage beantworten oder kannst du sie nur in deinem Rahmen irgendwie, was du glaubst und das stimmt vielleicht alles gar nicht? Oder ist die Frage überhaupt klar? Die Frage ist klar. Nein, ich wüsste schon, weil da kann ich auf solche Fragen kann ich antworten. Ich könnte zum Beispiel sagen, naja, vielleicht kriegen nicht alle einen Kredit. Das müsste man sich anschauen. Ja, also sozusagen, dass viele Leute wollen vielleicht eine Eigentumswohnung, kriegen aber den Kredit nicht. Mhm. Die zweite Sache ist, dass da geht es auch immer um Risiko. Wenn ich Miete zahle, ist kein Risiko vorhanden. Wenn ich einen Kredit nehme, habe ich das Risiko. Die Zinsen zum Beispiel, die ich für den Kredit zahle, könnten steigen. Es wäre insofern logisch, dass das der Kauf einer Eigentumswohnung bei einem Kredit billiger ist, weil ich zusätzliches Risiko abgelten muss, als eine Wohnung zu mieten, weil das eben ohne Risiko funktioniert. Hm. Das würde mir jetzt dazu einfallen. Aber ob jemand sagen kann, das stimmt so, das ist eine zweite Frage. Mhm. Weil empirische Daten hätte ich da jetzt nicht. Das müsste man untersuchen. Ja, und da kommt es natürlich auch darauf an, was man da hineinfüttert an Annahmen. Aber also Wahrheit ist es sicher keine. Mhm. Also die Wirtschaft dazu begreifen, also man versucht schon so grundsätzlich den Tanzboden zu definieren, wo findet das Ganze statt. Ja. Und bei Geld ist es durchaus ja nur möglich. Also so diese Grundbegriffe. Das ja. Da gibt es hypothetische Zuschreibungen. Es gibt, ja. Schon beim Geld fängt es natürlich an. Ja. Das ist diese es gibt genauso die Theorie. Also das wäre im Prinzip wäre da schon, auch da muss man aufpassen, auch das ist mit den Wahrheiten ist das so eine Sache. Ja, das ist schon eine Theorie, die sagt, da Geld entsteht durch Schulden. Mhm. Es gibt schon Theorien, die sagen, naja, das mit den Schulden kommt viel später, das Geld ist eine Tausch. Das gehört nur zum, entsteht durch den Tausch. Mhm. Das sind aber praktisch dann unterschiedliche Theorien, die dasselbe Phänomen, das real existierende Phänomen, wobei man sicher diskutieren kann, was real ist, aber ja, das Phänomen beschreiben. Ja. Genau. Und diese Theorien haben dann wahrscheinlich Konsequenzen in anderen Bereichen, wenn man etwas vorhersagen möchte, weil es oft unterschiedliche Ergebnisse geben wird. Genau, das hat Konsequenzen für Vorhersagen, das hat auch Konsequenzen für Werthaltungen. Für die Frage, weiß ich nicht, ist Griechenland böse, weil es Schulden hat, zum Beispiel. Das ist, wäre so eine, oder es sind Staaten, die viele Schulden gemacht haben, sind die böse. Mhm. Oder Länder, die sich im Ausland verschuldet haben, sind die böse. Mhm. Oder ist es moralisch verwerflich? Oder also, wenn wir sagen, Vermögen und Schulden sind zwei Seiten einer Medaille, dann könnten wir die Frage stellen, vielleicht hängen die höheren Schulden mit den steigenden Vermögen zusammen. Wenn die Vermögen steigen, brauchen sie sozusagen, das ist dann, wenn die Liquidität, die vorhandenen Mittel auf den Finanzmärkten zu groß werden, lösen die das dann nicht aus, dass irgendwo Schulden gemacht werden, die dann möglicherweise auch zu hoch werden. Also wenn man sozusagen, wenn man eine Schuldtheorie, wenn man sagt, Geld sind Schulden, dann hat man diesen Zusammenhang, das hat man bei einer Tauschwerttheorie des Geldes nicht. Mhm. Dann sagt man, ja, die haben zu viele Schulden gemacht, die müssen jetzt sparen. Mhm. Ja, das sind also sozusagen, das sind Werturteile, die damit zusammenhängen, das sind politische Lösungsmöglichkeiten oder politische Optionen, die mit solchen Theorien zusammenhängen. Wie wirtschaftliche Theorie ist was sehr Politisches. Das bringt mich nicht weg. Also zeitliche Geschichten, wo Risiko auch dabei ist. Wir haben örtliche Geschichten, wo Abgrenzungen und Wirtschaftsräume und wie, wo ist der Nächste. Wir haben so abstrakte Geschichten wie Schuld und Vertrauen. Ja. Wir haben Mechanismen, die wirklich naturwissenschaftlichen wie Naturgesetze funktionieren. Und wir haben die Aufgabe, das irgendwie einander den nächsten kommenden Generationen weiterzugeben, damit die auch mitmachen können. Ja. Tja. Ein spannend. Ich mag's. Wirklich? Mir macht das hochgradig nervös. Ja. Also ich finde das Fallgesetz schon abstrakt genug, wo man sich das die Luft wegdenken muss und dann funktioniert es erst, dass die Dinge gleich schnell fallen. Aber so, hast du nicht ständig Angst, dass das Ganze kaputt geht, dieses Wirtschaftssystem? Oder ist das jetzt nur wirklich meine ganz private Angst, die man halt so mitkriegt, wenn man irgendwie als Kind der Nachkriegseltern aufwächst? Hat jede Generation seine eigenen Ängste? Angst hast du nicht? Naja, doch hin und wieder, wenn es gröber kracht, dann habe ich schon noch. Ja, du findest es faszinierend, du sagst, was kommt da raus? Ja, faszinierend ist schon, aber das sind schon Sachen, die auch Sorgen machen, natürlich. Aha. Naja, nein, das ist schon, das stimmt. Ein Hörer der Senderei Lob und Tadel hat gesagt, er hat eine Frage an dich. Wie kann man gegen eine Währung spekulieren? Wie kann man gegen eine Währung spekulieren? Das heißt, Gewinne machen mit steigenden, fallenden Währungskursen. Ja, interessant. Was heißt das? Ja, ganz interessant ist, dass tatsächlich in Österreich Hunderttausende Fremdwährungskreditnehmer gegen den Schweizer Franken spekuliert haben. Sie nehmen sich einen Kredit in Schweizer Franken auf. Aber das ist ja im Prinzip eine Währungsspekulation gegen den Schweizer Franken. Man nimmt sich das ist die einfachste Möglichkeit einer Währungsspekulation, ist, man nehme in einer Währung einen Kredit auf und tausche den dann in eine andere Währung. Ja. Hoffe, dass auf eine Abwertung der Kredite des Schweizer, also ich nehme einen Schweizer Frankenkredit, dann hoffe ich darauf, dass der Schweizer Franken an Wert verliert. Ja. Und danach tausche ich das wieder zurück. Mein Geld in Schweizer Franken und habe einen entsprechenden Gewinn. Wirklich, nämlich in Euro gemessen, wenn es meine Heimatwährung ist. Natürlich, dann habe ich mehr Euro gemessen als vorher. Ja, dann habe ich mehr Euro als vorher, genau. Habe ich damit gegen eine Währung spekuliert schon? Ja, doch, durchaus. In der Zeit, wo sich ja hunderttausende Leute in Österreich und Osteuropa Schweizer Frankenkredite genommen haben, vermittelt durch österreichische Banken, ist der Schweizer Franken auch deutlich billiger geworden. Weil viele Leute nehmen in Schweizer Franken den Kredit und dann tauschen sie die Schweizer Franken in Euro oder ungarische Forint oder polnische Zloty. Und dann werden Schweizer Franken verkauft und Euro gekauft und ungarische Forint vor allem gekauft und dann wertet der Schweizer Franken ab und der Forint wertet auf. Und das muss so sein, weil das einfach... Das sind die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Müssen tut es nicht sein. Es könnte sein, dass jemand anderer das Gegengeschäft macht. Aber es ist passiert. Der Schweizer Franken hat zwischen 2002 und 2007 oder sowas ähnliches auch deutlich an Wert verloren. Aber das ist praktisch dieses Abwerten. Wenn ich diesen Kredit in Schweizer Franken haben möchte, dann ist es gut, wenn der am Anfang hoch ist und wenn er dann tiefer wird. Genau. Das heißt, die am Anfang das machen, haben gute Chancen, dass diese Idee aufgeht, weil eben andere das auch machen und der Schweizer Franken sinken wird und dann funktioniert die das eben gemacht haben, bei denen funktioniert das. Ja, also das, insofern, wo es einen Herdentrieb auf Finanzmärkten gibt, ja, aber es können natürlich dann überlagernde Sachen kommen. Also die Schweizer Frankenkredite sind versenkt worden von der Wirtschaftskrise. Das waren in Wirklichkeit haufenweise Hedgefonds, die sich in große, also nicht nur österreichische Häuselbauer, große internationale Finanzinvestoren, die sich in Schweizer Franken verschuldet haben und damit gegen den Schweizer Franken spekuliert haben, die dann mit der Finanzkrise 2007, 2008 begonnen haben, diese Kredite zurückzuzahlen. Und der Schweizer Franken hat gewaltig aufgewertet. Also das ist das. Durchs Zurückzahlen ist er aufgewertet worden. Genau. Ja, es ist halt, und dann hat er auch Flucht in den etwa. Und dann nachher war die Euro-Krise, Flucht in den Schweizer Franken. Mittlerweile ist der Schweizer Franken gegenüber dem Euro sehr, sehr stark geworden und die Frankenkreditnehmer, also diese Währungsspekulation hat nicht funktioniert. Das Problem der Frankenkreditnehmer ist, dass sie ja oft nicht gewusst haben, dass sie eine Währungsspekulation gegen den Schweizer Franken machen, sondern geglaubt haben, dass man das so macht. Ja, das ist sozusagen das Risiko, das sie da nehmen, dass Währungsspekulationen auch schief gehen können. Ihnen nicht bewusst wurde oder ja, nicht gehört haben, diesen Ruf. Genau. Vielleicht nicht hören wollten, aber ich würde vermuten von der, also man könnte da sicher argumentieren, dass das von österreichischen Banken auch bewusst kleingeredet worden ist, das Risiko. Was heißt aber jetzt noch einmal konkret gegen den Schweizer Franken spekulieren? Warum gegen? Gegen den Schweizer Franken spekulieren heißt, ich spekuliere auf eine Abwertung des Schweizer Franken. Ich hoffe, dass er abwertet. Dass er abwertet. Genau. Dass also die Schweizer weniger um diesen Franken bei uns oder im Euromarkt einkaufen können. Ja, da geht es immer um den Wechselkurs. Um den Wechselkurs. Das heißt nicht, dass der Schweizer Franken in der Schweiz auch weniger Joghurt kauft oder weniger Bananen vielleicht, aber weniger auch egal. Und dann habe ich, wenn ich das mache erfolgreich, dann kann ich mir ein Häuschen bauen und das war billiger wie vorher, Wenn ich das nicht gemacht hätte. Genau, so sind die Schweizer Franken auch verkauft worden. Ja, das ist, weil die Frankenkreditnehmer hat gesagt, die Zinsen sind niedriger. Ja. Und außerdem fällt der Schweizer Franken die ganze Zeit, das heißt, man wird noch einen Währungsgewinn auch noch haben. Ja, und damit ist... Dann sind die Kreditkosten niedriger. Genau. Und wenn ich das jetzt praktisch billiger bauen kann, mein Häuschen da in Österreich, muss das jemand kompensieren? Geht es den Schweizern dadurch ein bisschen schlechter? Und was heißt dann schlechter überhaupt? Ja, das muss nicht sein. Das ist gar nicht, gesagt. Ist gar nicht gesagt. Nein, das muss gar nicht sein. Nein, das ist einfach, es gab, ja, entschuldige. Das ist, man kann das durchaus fassen, dass einfach zusätzliche Liquidität auf Finanzmärkten zur Verfügung gestellt wird. Ja. Das ist alles, mein Gott, aber alles, es wird halt mit dieser Liquidität wird halt Risiko aufgebaut. Es gibt dann halt große Schuldenpositionen in Schweizer Franken. Und es ist halt die Frage, ob die dann zurückgezahlt werden können. Also viele von den Schweizer Frankenkreditnehmern in Österreich heute sind wohl in größeren Schwierigkeiten, weil es alles nicht so funktioniert hat. Ja. Also insofern, ich kriege das Häuschen kriege ich billiger, wenn alles gut geht, wenn alles schlecht geht. Darum ist sozusagen die Frage, wird das dann wirklich billiger? Mit derselben Logik kann man grundsätzlich sagen, wenn ich ins Casino gehe und alles auf Rot setze und ich gewinne, wird mein Einkommen auch höher. Ja, aber es stimmt natürlich, wenn ich gewinne, wird mein Einkommen höher, aber ich habe ein Risiko. Ich habe ein Risiko dabei, das muss ich dazu. Und Risiko heißt eben nicht gewinnen, sondern verlieren. Genau, ja. Genau, da kann Geld weg sein. Es gab in den 90er Jahren ja mal diese Geschichte, dass eine Lokomotive in der österreichischen Bundesbahn bei mir vorbeigefahren ist und da ist draufgestanden, diese Lokomotive gehört den amerikanischen Wasserwerken oder keine Ahnung was. Mhm. Das waren diese Leasing-Zurückleasen. Mhm. Und das war so ein bisschen so die österreichische Bruhar-Geschichte. Da legen wir den Steuerzahler. Ja. Also wir den verkaufen, amerikanischen. Genau, den amerikanischen. Wir verkaufen unsere Lokomotiven nach Amerika und leasen sie zurück. Ja. Die hat den Kontinent nie verlassen, ist da immer auf und ab gefahren zwischen Neumarkt, Karlheim und Braunau am Inn. Ja. Hat das funktioniert? Oder war das einfach ein Riesenblödsinn? Naja, das ist die Frage. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel da tatsächlich finanziell passiert ist oder nicht. Für mich stellt sich da in erster Linie die Frage, ob eine staatliche österreichische Institution wie die österreichischen Bundesbahnen einem amerikanischen Finanzinvestor beim Steuerhinterziehen helfen sollen. Also das ist die Frage, weil sehr viel bei dieser ganzen Globalisierung geht darum, dass oder in der Form, wie die Globalisierung abrennt, geht darum, dass große Konzerne, Finanzinvestoren keine Steuern mehr zahlen und die praktisch auf der ganzen Erde hinterzogen werden. Und wenn dann auch noch die ÖBB als staatliches österreichisches Unternehmen da mitmacht. Das ist auch wieder das kritische Hinterfragen. Ja. Ja, doch. Man hat ja das Gleiche auch noch, wenn man hinschaut, zum Beispiel bei Wiener Linien, dass zum Beispiel die die Gleise und die Züge ja nicht von den Wiener Linien gebaut werden, sondern die Züge werden vom Bombardier oder Siemens gebaut, gehören auch nicht ganz Österreich, sondern sind praktisch, ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger ausgeborgt und hat halt den Vorteil wegen der Wartungskosten und das Ganze bleibt nicht in Österreich, ja. Ist halt aber kritisch, wenn man praktisch ÖBB und solche Geschichten komplett privatisiert. Ja. Mhm. Das sollte man immer kritisch hinterfragen, ist meine Ansicht. Ja. Weil wenn ich alle Konzerne privatisiere, werde ich folgedessen mehr Arbeitslose haben. Bestes Beispiel OMV. Seit was nicht mehr zum Staat gehört, haben es an die 10.000 Arbeitsplätze abgebaut. Ja, das ist ja überall die Folge, wenn man einen staatsnahen Betrieb übernimmt, muss man als erster die Leute in irgendeiner Weise, die der Staat über die Jahrzehnte doppelt und dreifach besetzt hat, rauswerfen. Und das ist gar nicht so leicht. Aber da haben wir jetzt zu viel am Topf, oder? Ja, da ist ganz viel. Stefan, sortierst du uns das auseinander? Geht das noch? Da sind mehrere Mythen dabei. Der eine Mythos ist, der Staat kann nicht wirtschaften. Mhm. Ja, das ist wenn irgendetwas aus dem staatnahen Bereich kommt und dann wird es privatisiert, muss man die Leute raushauen, die der Staat zwei- bis dreifach besetzt hat. Mhm. Da ist halt die Frage, ob das so stimmt. Ja, also das ist ein bisschen in Österreich die Geschichte der verstaatlichten Industrie, wo man gesagt hat, der Staat hat die verstaatlichte Industrie so ineffizient geführt. Man hat dem Lehrling gesagt, du wirst nicht viel Geld hier verdienen, aber dafür einen sicheren Posten haben. Ja, aber auch das ist das, der sichere Posten war ja in den 60er, 70er Jahren in der Privatwirtschaft genauso zu haben. Das war ja, da gibt es auch im gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Warum müssen alle Posten immer unsicher sein? Das ist eine. Warum müssen alle Posten immer sicher sein? Und natürlich ist die verstaatlichte Industrie Österreichs zusammengebrochen, aber die Schwerindustrie ist in ganz Europa zusammengebrochen. Es waren nicht gerade die Bereiche verstaatlicht, die dann alle in die Krise gekommen sind. Mhm. Privatisierung hat in Österreich bedeutet, wir schmeißen alle Leute hinaus, aber im Endeffekt ist in privaten, weiß ich, bei Krupp oder Thyssen in Deutschland, die waren privat, da sind genauso viele Leute rausgeschmissen worden. Das heißt, nach dieser Effizienzfragen, ob das so stimmt. Es gibt sozusagen, da gibt es Anekdoten mit Lehrlingen, es gibt Anekdoten in die gegenteilige Richtung. Ja. Anekdoten immer jetzt als Fallbeispiele und Geschichten. Ja, einer der effizientesten Stahlkonzerne der Welt, wenn wir schon beim Stahl sind, war POSCO in Südkorea, der war staatlicher koreanischer Stahlkonzern. Mhm. War deswegen nicht ineffizient. Einer der besten und effizientesten und Finanzinvestoren der Welt ist Temasek, staatlicher. Also dieser Staatsinvestitionsfonds von Singapur hat auch gut funktioniert. Mhm. Also da gibt es eine ganze Reihe von private Investoren haben zum Beispiel mit großer Unsicherheit Schwierigkeiten. Wäre das da nicht vernünftiger, wenn der Staat mehr übernimmt, um Unsicherheit herauszunehmen? Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, ist es wirklich notwendig, weil bei einem Konzern wie der OMV ist jetzt meiner Meinung nach relativ wenig Unsicherheit vorhanden. Mineralölkonzern, muss die unbedingt vom Staat kontrolliert werden? Also auch da, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich jeder Konzern dann automatisch staatlich sein muss. Aber was unterscheidet da den Staat von einem privaten? Welche Eigenschaft oder Eigenheit ist das? Was unterscheidet den Staat von einem privaten? Das sind einfach andere Institutionen, die andere Rücksichten nehmen müssen. Also mehr Sicherheit wird immer ein bisschen in Verbindung gebracht. Ja, aber der garantiert mehr, der kann mehr garantieren. Er kann mehr garantieren und ein Staat ist in der Lage, mehr Risiko zu nehmen. Also sozusagen das, was man dem Staat immer vorwirft, der nimmt kein Risiko oder will kein Risiko eingeben, das könnte man theoretisch umdrehen. Da gibt es zum Beispiel Untersuchungen über Pharmaunternehmen in den USA, Forschung, also die eigentlich erzählen, man sagt immer, die Pharmaunternehmen, die brauchen den langen Patentschutz, damit sie forschen. Wenn man sich das genauer anschaut, dann ist es so, dass immer noch viele wichtige Medikamente, wenn nicht die meisten wichtigen Medikamente aus staatlichen Labors kommen oder universitären Bereich, also aus dem öffentlichen Sektor, im öffentlichen Sektor gemacht werden. Und die Forschung von Pharmaunternehmen konzentriert sich oft darauf, möglichst wenig Risiko zu nehmen und einfach bekannte Wirkstoffe so weit zu verändern, dass sich ihre Wirksamkeit nicht ändert, aber man sie neu patentieren kann, weil es jetzt ein anderer Wirkstoff ist. Also man kann theoretisch auch dem genauso einem Privatsektor vorwerfen, zu wenig Risiko zu nehmen, zu wenig langfristig zu denken, zu wenig zu investieren. Und Staat ist auch Masse. Staat ist Menge Masse an Zeug. Und Staat ist natürlich, ich will jetzt auch keine Staat, da bedeutet aber natürlich auch, also Versorgungsposten aus dem im staatsnahen Bereich. Staat bedeutet natürlich auch politische Einflussnahme, die manchmal günstig ist, manchmal auf die Versorgung von irgendwelchen Freunden hinausläuft. Das ist ja, aber da denke ich mir doch, wieder ein Staat als politische Geschichte, der ist ja wenigstens demokratisch. Also eine private Firma ist ja nichts Demokratisches. Also wenn ich da so denke, dass Demokratie gut ist, dann müsste ich eigentlich für staatliche Abläufe und Strukturen und ja, wobei man ja sozusagen dann doch sich die Frage stellen müsste, demokratisch, es ist natürlich der, wenn man da in die Institution dann ein bisschen hineingräbt, in der zweiten Beamtenebene oder bei der Frage, wie denn dann irgendwelche staatlichen Betriebe tatsächlich kontrolliert werden, dann stelle ich mir die Frage, wie ist das tatsächlich dann die Öffentlichkeit, die das kontrolliert, sind das nicht irgendwelche anderen Netzwerke? Mir geht es nur darum, ich will keine, ja, das sind Mythen in aller möglichen, also alle möglichen Mythen gibt es. Also mir geht der Mythos, der Staat kann überhaupt nichts, der geht mir auf die Nerven. Ja, ja. Der gegenteilige Mythos, Privatmarkt kann gar nicht funktionieren oder sowas ähnliches, von dem das würde ich jetzt so auch nicht glauben. Oder dass der Staat, also weiß ich nicht, die sowjetische Idee, dass der Staat jeden Kreisler und Wirten verstaatlichen muss und kontrollieren und jeder Trafikant ist ein staatlicher Beamter, finde ich jetzt auch nicht, also das hat auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben diese Kiste gehabt, wo wir viel geschüttelt haben, da war jetzt praktisch, haben wir den Staat rausgenommen. Stefan, du machst die Geschichte mit dem Geld, die habe ich gut verstanden. Das ist Wirtschaftsdidaktik auf verständlicher Ebene. Dann war die Agglomerationsgeschichte, die auch mit deinen Studierenden... Die da auch gekommen ist. Was ist das? Der Agglomerationsvorteil ist ein Kostenvorteil, wo es billiger wird, wenn sich Betriebe einer bestimmten Branche oder zusammenballen. Und wie hast du das mit den Schülern gemacht, mit den Studierenden? Naja, du bist in die Klasse wieder reingekommen und hast gesagt, nicht Vater unser mit Geld, sondern du hast gesagt... Man gibt da Anweisungen an der Tafel und sagt, jeder ist ein Betrieb, der eine Investitionsentscheidung treffen muss und soll sich einen Platz suchen, irgendwo in der Klasse. Und dort, Investitionsentscheidung schon, heißt, eine Standortentscheidung. Eine Standortentscheidung, wo gehe ich hin, genau. Und dort, wo schon wer ist, wirken Agglomerationsvorteile, weil die... Ja, verstehe. Dort der Gleisstrang schon hinführt. Genau, weil Infrastruktur vorhanden ist, weil man sich Arbeitskräfte teilen kann, weil es spezialisierte Zulieferer gibt. Und die reden dann sofort miteinander, wenn schon zwei dastehen und sagen, was investierst du, hast du schon die Schienen? Es bildet sich eben eine Agglomeration. Die stellen sich dann irgendwo, und das funktioniert so am Anfang nicht, und nach einer Zeit bewegen sich die Leute dann aufeinander zu und dann bilden sich üblicherweise 2 bis 3 Agglomerationen in der Klasse und dann fragt man die von der kleineren Agglomeration, naja, sie sind aber nur zu dritt oder zu viert. Bei ihnen ist es doch noch ein bisschen teurer als da drüben. Ja. Die sind zu zehnt. Ja. Dann gehen die dort auch noch rüber und am Schluss stehen alle auf einem Haufen. Das ist dann Wien. Zum Beispiel. Und vorher hat man Linz, Steyr, Wels. Genau. Und wie man weiß an der Existenz von Linz, Steyr und Wels, und es gibt nicht nur Wien, sind solche Agglomerationsvorteile nicht endlos, sondern irgendwann auch wieder vorbei und es gibt dann durchaus eine Berechtigung für Wales und es gibt eine Berechtigung, warum nicht alle Softwarekonzerne der Welt in Kalifornien im Silicon Valley sitzen, sondern ein paar auch woanders. Aber es gibt auch eine Berechtigung, warum in Wien mehr sinkt und im Silicon Valley auch mehr. Das ist, also mit sowas kann man solche räumlichen Verteilungsmuster versuchen zu erklären. Ja, verstehe ich. Ja. Ja. Also Geld, Agglomerationsvorteile, das. Was sollen die Leute noch, das sind ja schon zwei echt wichtige Sachen, was sollen Leute noch begreifen oder können von der Wirtschaft? Welche Kapitel gibt es bei dir sonst noch, wenn man die jetzt so... Ich habe meine großen Konzepte wären der Markt und Staat, also Markt, Staat, Regulierung, wie funktioniert das, warum funktionieren Märkte nicht. Dann das Geld, dann die Frage von Wachstum und Wirtschaftskrise, Wachstum und Krise als noch ein Konzept, warum wächst Wirtschaft, warum wächst sie nicht, eine Auseinandersetzung mit dem gerade dieses, warum wächst Wirtschaft nicht, warum gibt es Wirtschaftskrisen, darauf gibt es dann keine einfache Antwort. Und dann grundlegende Konzepte der Außenwirtschaft. Warum Handel, Zahlungsbilanz, Währungskurs, das wäre, und vielleicht bei den Märkten kann man den Finanzmarkt dazu nehmen, aber das wäre ein großes Thema. Und dann geht es natürlich, also das wären sozusagen die Konzepte. Der andere Zugang wären die Interessen. Dass man sagt, dass sozusagen ich als Konsument, ich als Staatsbürger, ich als Berufstätiger oder der arbeitet. Also sozusagen auch das ist so die persönliche Ebene, die Interesse, mein Interesse an der Wirtschaft, meinen Zugang. Wo ich versuche, das mit diesen Konzepten, also weiß ich nicht, wenn wir den Finanzmarkt hernehmen, da kann man ja die Frage stellen, okay, warum funktionieren? Was sind Voraussetzungen für funktionierende Finanzmärkte? Was heißt Finanzmarkttransparenz? Solche Dinge. Und da kann man sich die Frage stellen, okay, ein nicht regulierter, nicht transparenter Finanzmarkt läuft amok. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das betrifft mich als Staatsbürger, weil ich muss dann mit meinen Steuern die Banken retten. Oder müsste ich vielleicht auch nicht, aber dann gibt es auch Probleme, wenn ich sie nicht rette. Ich als Häuselbauer oder Wohnungskäufer sollte, wenn ich jetzt, weiß ich nicht genau, wie ich meine Wohnung gekauft habe, war ich auf der Bank und die hat mir einen Kredit angeboten und dann habe ich gefragt, naja, wie ergibt sich denn der Zinssatz? Und dann hat die Bank gesagt, naja, da gibt es einen Aufschlag von wahrscheinlich 2% oder 1,5% auf einen Referenzzinssatz. Und dann habe ich gesagt, naja, was ist denn das für ein Referenzzinssatz? Haben sie gesagt, naja, das sind 0,5%, die wären das jetzt im Augenblick, das ändert sich allerdings, da sind verschiedene Sachen drin. Da habe ich gefragt, na, was sind denn da für Sachen drin? Hat sie gesagt, das weiß ich im Augenblick nicht, da müsste ich nachschauen. Da habe ich gesagt, danke, den will ich nicht, den Kredit mit einem Referenzzinssatz, den ich nicht durchblicken kann. Also das sind sozusagen ich als Häuselbauer oder ich als Unternehmen, wenn ich ein Unternehmen aufmache, wenn ich ein Wirtshaus eröffne, das muss ich mit einem Kredit finanzieren, dann muss ich auf die Finanzierungsbedingungen achten. Und da sind solche Fragen, nicht transparente Märkte. Und ich bin da praktisch, das ist nicht Angebot-Nachfrage-Kurve. Das ist nicht dieser Markt der Neoklassik oder der Markt aus dem Lehrbuch, wo es eine Angebot- und eine Nachfragekurve gibt, sondern ich gehe zu zwei oder drei Banken. Die können davon ausgehen, dass sie deutlich besser informiert sind als ich und versuchen mir ein Produkt zu verkaufen, das intransparent ist, wo ich im Endeffekt nicht wirklich weiß, was ich da bezahlen werde. Und ich als Konsument muss darauf achten, dass das möglichst transparent ist und nachfragen und versuchen, das dann einzuschätzen. Und ist das zumindest, dass ich da nicht aus allen Wolken falle, wenn der Schweizer Franken aufwertet und meine Wohnung auf einmal also das Desaster kann, Euro mehr kostet. Ja, das Desaster kann also schon passieren. Also wenn da das Wort Schweizer Franken drinnen steckt, in irgendeiner Weise in diesem intransparenten Bereich, dann betrifft das dein Leben sehr stark. Auch der Schweizer Franken allein ist noch nicht intransparent. Ja. Weil die, aber da muss ich mich eben genauer informieren. Und Finanzprodukte, die ich nicht verstehe, sollte ich nicht kaufen und mich auch nicht in ihnen verschulden. Weil immer das, das Mineralwasser, das wir da trinken, das hat, keine Ahnung, 0,05, 19,4 Milligramm Calcium. Das ist wurscht, ob das jetzt 112 sind oder 114 und ob das von der Referenzwasser abhängt. Das wird unser Leben nicht stark beeinflussen. Naja, aber bei dem Mineralwasser, aber steht drauf, wir wissen, okay, aber der Markt ist insofern transparent, als wir wissen, dass es eine staatliche Behörde gibt. Ja. Die einen gewissen, und die der Föslauer, was ist das? Föslauer, die haben auch einen Namen zu verlieren. Aha. Und es gibt eine staatliche Behörde, die kontrolliert haben, dass sie da kein Rattengift hineingeben. Und es steht zumindest drauf, was drinnen ist. Genau, und wenn das die staatliche Behörde nicht vorschreiben würde, würden die das auch nicht draufschreiben. Mhm. Aber ich bin zum Beispiel nicht einer, der dann alles durchliest, bevor ich das Mineralwasser trinke. Ja, ja. Aber schon deswegen, weil ich hoffe und auch davon ausgehe, dass da irgendwie der Staat eine gewisse Transparenz hergestellt hat und Föslauer kein Rattengift in seinem Mineralwasser verkaufen kann. Mhm. Das Föslauer wird übrigens bis nach Berlin verkauft. In Berlin trinken alle Föslauer. Ja. Aber zum Beispiel bei Wurst war das vor 100 Jahren nicht selbstverständlich. Es gibt kein Lebensmittelgesetz vor 110 Jahren. Da ist in Wurst ist alles Mögliche hineingekommen. Mhm. Hauptsache tierische Proteine. Irgendwie. Ja, oder auch nicht. Ja, irgendwas halt. Ne? Das ist, das macht dann auch Märkte kaputt. Der Gebrauchtwarenmarkt ist ein klassischer. Da hat es doch diese Milchpulver-Geschichte gegeben aus China, wo Melanin, glaube ich, heißt das, drinnen war. Und das war ganz eine üble Geschichte, weil der Körper, Melanin hat nämlich irgendwas mit Stickstoff drinnen und der Körper interpretiert das als, ich habe genug Proteine und stellt dann die Proteinaufnahme ein und deswegen sind die Kinder verhungert, weil sie eben die Proteine nicht mehr aufgenommen haben. Der Babymilch war das genau. Da haben die Chinesen dann die Verantwortlichen erschossen und Transparenz und Vertrauen in den Milchmarkt wiederherzustellen. Glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, haben sie ein paar erschossen. Stefan, du unterrichtest auch an der Universität Salzburg Didaktik der Geografie, aber in dem Sinn Wirtschaftsdidaktik. Ja. Was ist die Wirtschaftsdidaktik als solches? Unterscheidet sich das grob von anderen Fächern und Didaktiken oder worüber redest du da? Also jeder Fachdidaktiker sagt, wir haben eine ganz spezielle Didaktik, die für unser Fach zugeschnitten ist. Mhm. Ich bin mir da nicht so sicher. Nur in Physik zum Beispiel ist es, sagt man, es schadet nicht, wenn man die Vorvorstellungen der Leute kennt. Wenn man denen was Neues erzählt, dann versuchen sie immer, dass sie das in ihr bestehendes Wissen einpassen. Aber das gilt wahrscheinlich für die Wirtschaft genauso. Das gilt genauso. Ja, und ich würde also sozusagen diese Dinge, natürlich ist es ist vernünftig, die Vorstellungen, die vorhanden sind, die Erzählungen, die umgehen, die muss man kennen. Die Mythen. Wie viele Mythen gibt es? 100.000? Ja. Bei der Wirtschaft gibt es ein paar so Zentralmythen. Ja, ja. Aber, also das soll man kennen, die Mythen? Genau, man muss die Mythen müsste man kennen. Aber ich würde jetzt eigentlich nicht glauben, dabei vielleicht bin ich auch ein so schlechter Didaktiker, aber ich würde nicht glauben, dass die Wirtschaftsdidaktik etwas ist, was sich fundamental von allen anderen Didaktiken unterscheidet. Es ist immer die Frage, also Inhalt und Methode, die Frage, was machen wir, wie machen wir das? Das ist Didaktik, aber das ist, glaube ich, in Biologie und Physik. Vermutlich genauso. Mhm. Ja. Wie nimmst du das Interesse deiner Studierenden wahr an diesem Thema, wenn es passt? Also wenn die Herannäherung funktioniert, dann wahrscheinlich groß. Oder wo verließ er die ersten Leute nach der Geldstunde? Naja, das sind doch, sind doch Dinge mit Anwesenheitspflicht. Also staatlich gesichert. Staatlich gesichertes Publikum. Der Staat bezahlt dein Gehalt. Ja. Aha, das heißt, die müssen da sein, die verlierst du jetzt. Die müssen da sein, ich verliere sie nicht, nein. Okay, das heißt. Aber sie könnten mir jetzt, sie könnten natürlich schlechte Bewertungen abgeben und sich aufregen im Studiensekretariat und dann würde man mich wohl rausschmeißen. Aber wenn du da in die 40 Augenpaare schaust, 38 sind glasig und 2 sind wach oder umgekehrt? Es hängt wahrscheinlich von der Stunde ab. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie Werner Gruber, die Fernsehsendung, wo immer der Teilphysiker kocht. Science Busters Physik, der österreichische Physikvermittler im Fernsehen. So ähnlich kann man sich einen Professor Hinch vorstellen in einer Geografiestunde. Na, schau. Der Werner Gruber, der verdient wahrscheinlich besser als ich. Ja, sobald Fernsehen dabei ist, würdest du auch dein Buch ums Hundertfache besser verkaufen. Und das ist nämlich der ganze Wert. Also wenn man beim Fernsehen arbeitet, ist man ja vom Bild her verloren. Du gehst in den Supermarkt und die Leute sagen, kennen wir uns nicht. Na, also sie kennen mich vielleicht, aber ich sie nicht. Aber es bringt dann was, wenn man Vorträge hält und seine Bücher verkauft. Also Fernsehzeit ist wertvoll. Mhm. Physiker Werner Gruber, Fernseh, also seit das Bild dabei ist, er macht die Sache gut. Ja. Und zwar, er macht sie sogar sehr gut. Mhm. Und sonst ist es nicht. Aber das ist ein ordentlicher Hebel, das Fernsehen. Ja. Na gut. Stefan, du selbst rennst immer mit arg dicken Büchern herum und liest die scheinbar auch. Ein paar, ja. Ich habe die Zürcher Zeitung seit Jahren. Und die ist ja, glaube ich, die kümmert sich sehr um die liberale Wirtschaft und du lachst manchmal darüber. Ja. Ich finde es aber immer ganz interessant, in meiner doch weiten Entfernung zu Wirtschaftsthemen immer wieder auch Wirtschaftsseiten zu lesen und ist auch gut nachvollziehbar, aber mit deiner Anleitung oder nur deinem Hinweis eben, dass die das schon sehr, also der Markt wird alles regeln und das wird ja keine Beschränkungen, sieht man das auch, ja. Den Economist, The Economist lese ich ganz selten, aber dann auch sehr interessant, weil die schaffen es auch in irgendeiner Weise, was es zu erzählen gibt. Ich würde bezweifeln, dass die auch alles wissen. Was mich sowohl an der NZZ als auch am Economist stört, ist die Blattlinie. Die haben doch in der Wirtschaft diese liberale Blattlinie. Mir kommt da wenig Abweichendes. Aha. Und was liest du? Ich lese bei diesen Wirtschaftssachen lese ich in erster Linie die Financial Times. Aha. Die bringt. Die lässt meine Frau am Wochenende. Ja. How to spend it. Ist auch immer drinnen. Das ist das Lustige. Nein, es ist eine Zeitung für englische Banker. Aha. Eigentlich. Und ich mag die ganz gern. Die sind in der Lage, wahrscheinlich, weil sie wie. Die sind in der Lage, unterschiedliche Stimmen aufzunehmen. Mhm. Und schaffen wir tatsächlich eine Multiperspektivität. Haben wir natürlich auch. Ja, finde ich schon, ja. Und das haben auch seinen, eine, haben eine Multi, ja, die haben eine Multiperspektivität als Blattlinie, würde ich sagen. Und die sind in der Lage, da ein bisschen mehr zuzulassen. Kommen auch aus demselben liberalen Hintergrund wie die Financial Times. Haben vielleicht waren die auch eher in der Lage. Wie war es? Die kommen aus derselben liberalen Tradition wie die NZZ, okay. würde ich sagen, also liberaler Qualitätsjournalismus. Und ich glaube eigentlich, dass die ein bisschen oder einige in der Financial Times haben so eine Art Damaskus-Erlebnis gehabt 2007, 2008. Das ist was? Damaskus-Erlebnis kennt man nicht mehr. Nein. Damaskus waren die... Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Radio Damaskus hat immer westliche Lieder gespielt auf der Kurzwelle. Weiß ich nicht. 2000 Jahre später. Auf jeden Fall die Wirtschaftskrise hat das doch ein bisschen erschüttert und diese liberalen Überzeugungen ein bisschen ins Wanken gebracht und jetzt sind sie doch in der Lage, das ein bisschen multiperspektivisch anzugehen. Okay. Ja, die mag ich eigentlich am liebsten. Mhm. Nicht liberal gibt es auch? Also. So, Qualitätszeitungen, ich glaube eigentlich, also ich wahrscheinlich schon, aber ich kenne jetzt keine Tageszeitung. Wie sehr müssen sich diese Zeitungen mit aktueller Politik, also Außenpolitik beschäftigen? Schon stark, weil das ja den Rahmen darstellt, in dem sich das Ganze... Ja, also die, ja. Nein, Wirtschaft ist was Politisches. Ist was Politisches. Stimmt, ja. Ganz, ganz sicher. Also das ist wirklich meiner Meinung nach die wichtigsten Nachbarwissenschaften zur Wirtschaft sind nicht die Mathematik, sondern die Politik und die Geschichte. Wirtschaft hat was so ganz grundsätzlich Politisches. Nein, Politisches ist grundsätzlich Wirtschaftliches. Politisches ist wirtschaftlich, aber der Rahmen, in dem sich Wirtschaft bewegt, die Grundlagen von Wirtschaft sind politisch gemacht, gewollt. Und das sind politisch verändert. Sind Interessensgruppen. Genau, das Zusammenarbeit ist, da ist Interesse dabei, ja. Wie Wirtschaft ohne Interesse. Das ist natürlich, also das ist jetzt auch, das ist auch nicht der Mainstream. Der Mainstream versucht eine, mit der Mathematisierung, oder ob das immer noch so ist, weiß ich nicht, aber lange Zeit wurde versucht, eine mathematisierte Volkswirtschaftslehre zu entwickeln, die sowas wie ewige Gesetze der Wirtschaft mit Angebot und Nachfrage aufstellt. Und das, glaube ich, funktioniert einfach nicht mehr. Also hat, glaube ich, nie funktioniert. Diese ewigen Gesetze gibt es nicht und die Wirtschaft ist was politisch Gemachtes, politisch Verändertes. Und anstelle der ewigen Gesetze sind jetzt kurzfristige... Ja, und gar keine Gesetze. Weil sie ja das ja schon... Jesus. Gar keine Gesetze. Nein, gar keine Gesetze. Ja, naja, Physiker schon. Hart, aber ich würde das... Nein, hart. Sozial, wie das auch schon am Anfang gesagt hat, das ist ja Sozialwissenschaft, keine kontrollierten Experimente. Man kann das, das in Gesetzen auch zuvor, also keine Erkenntnis, die nicht irgendwie mit Interessen zusammenhängt, auch keine Messbarkeit. Es gibt keine objektive Messbarkeit von irgendwelchen wirtschaftlichen Erfolgen, Sanktionen, Dingen. Ergebnissen. Wachstum. Ja, das Wachstum hängt am Bruttoinlandsprodukt, aber das Bruttoinlandsprodukt ist ja ein Wert, den muss ich mir zuerst einmal zurecht definieren. Und die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts muss ich mir zurecht definieren. Weil wenn ich das anders definiere, dann kriege ich auf einmal andere Werte heraus. Das heißt, ich kann es nicht einmal, also selbst wenn ich das kontrollierte Experiment, ich kann das kontrollierte Experiment nicht machen, wenn ich das könnte, könnte ich es aber nicht messen. Genau. Oder nicht mit etwas tatsächlich Unabhängigen. Weil das Bruttoinlandsprodukt keine unabhängige reine Maßzahl ist, das ist irgendwas. Und die Frage einfach auch, an welchen Schrauben drehe ich, was wird das für eine Wirkung haben, ist eben beileibe nicht eindeutig und linear. Das ist nicht eindeutig und vor allem nicht kontrolliert zu machen. Ja, ich weiß nicht, man kann ja die, mein Gott, man könnte jetzt sagen, quantitative easing durch die Europäische Zentralbank. Seit letzter Woche werden jeden Monat 60 Milliarden Euro Staatsanleihen gekauft durch die Europäische Zentralbank und damit mehr Geld. Gedruckt im Wesentlichen. Ja. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, was hat das für Auswirkungen? Da gibt es Theorien dazu. Aber im Endeffekt gibt es sozusagen, es gibt kein kontrolliertes Experiment. Das Geld wird jetzt gedruckt und man schaut, was dann passiert. Aber das ist ja nicht in einem kontrollierten Rahmen. Da kommt jetzt irgendwas heraus aus dem Gelddrucken. Und dann, wenn es gut geht, werden die Kritiker des Gelddruckens sagen, ja, es ist gut gegangen, aber das liegt an was anderem. Und wenn es gut geht, sagen die Befürworter des Gelddruckens, es ist gut gegangen, weil wir Geld gedruckt haben. Und man findet immer beide. Man findet immer beides. Wir können den Vergleich nicht machen. Es gibt die Kontrollgruppe nicht, die kein Geld druckt. Die Europäische Zentralbank kann entweder Geld drucken oder kein Geld drucken, aber sie kann nicht 400 kontrollierte Experimente machen, wo sie einmal viel Geld druckt, einmal wenig, einmal gar keins. Das funktioniert nicht. Also insofern gibt es auch kein Gesetz. China hat eine sanfte Landung, oder wie sagt man das? Ja, China, also wird keiner, das scheint zu funktionieren. Ja, das das weiß man immer erst im Nachhinein, ob es funktioniert. Es gibt Wirtschaftsräume, die machen es gut, da funktioniert es gut, oder gibt's, denkt man in solchen Kategorien nicht? Es gibt schon sowas wie erfolgreiche Politik. Und was braucht es dazu, von deiner Sicht? Naja, aber das würde heißen, dass man die erfolgreiche Politik, man kann sagen, was die Chinesen gemacht haben. Man kann das Ganze dann hinterfragen, also dann kann man sich fragen, wie hat das für China funktioniert? Wie viel von dem, was in China funktioniert hat, kann man dem dann zuschreiben? Aber ist ja die Frage, ob man das dann so leicht übertragen kann auf andere Länder, weil die haben wieder andere Voraussetzungen. Aber so grundsätzlich so funktionierende Wirtschaftssysteme oder Systeme, Transparenz, ja, nein, schadet nicht, wurscht. Naja, also kann man eindeutig nicht sagen. Wenn man China, das ist ganz interessant, wenn man China als Beispiel hernimmt, dann haben wir offensichtlich ist dann gut, nicht demokratisch, nicht transparent, schamlose Bereicherung des Einzelnen. Und des Internet. Der allerdings, wenn er es übertreibt, erschossen wird. Aber plus wir haben einen sehr robust eingreifenden Staat, der für gewisse mindestsoziale Absicherung sorgt. Wir haben eine Geldpolitik, die Zinsen sehr, sehr niedrig hält und damit sehr, sehr hohe Investitionen auslöst. wir haben einen Staat, der strategisch plant, der sagt, das sind die Industrien, die wir entwickeln wollen und was der Industriepolitik hätte man das, würde man das in Europa nennen. Wir haben einen Staat, der in den Außenhandel massiv eingreift, also die Finanzmärkte sind nicht liberalisiert und die Währung ist ein fixer Kurs zum Dollar oder zumindest ein gesteuerter Kurs zum Dollar. Ja, also liberale Wirtschaft ist es sicher nicht. Aber ist es ein Resultat von 12 Männern, die wissen, was sie tun, oder ist es ein Resultat von Umständen, wo halt das in Summe dann eben die Einzelzutaten sind? Da also müsste man wohl drüber streiten. Ich würde vermuten, dass sich da schon, vielleicht sind es nicht 12, aber dass da durchaus bewusst Sachen gemacht worden sind, die funktioniert haben. Also man kann nicht auf viel man kann nicht auf viel ab also da gibt es zum Beispiel die Theorie, naja, viel von dem chinesischen Wachstum ist einfach aufholendes Wachstum. Das heißt also, ich weiß nicht, man muss das Rad nicht zweimal erfinden. Mhm. China hat ein niedrigeres Technologieniveau und ein niedrigeres, insgesamt ein niedrigeres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das heißt, durch die Übernahme von Technologie, die im Ausland schon vorhanden ist, lässt sich einfach das Lebensniveau erhöhen. Mhm. Und damit ist sehr, sehr hohes Wachstum möglich. Das stimmt. Also diese Theorie, das ist ja ganz sicher richtig in der industriellen Revolution. Also China hat teilweise Wachstumsraten von 10% gehabt. In der Anfang der industriellen Revolution hatten wir Wachstumsraten von 1%. 10% Wachstum geht nur, wenn man irgendwie in der Lage ist, ausländische Technologie sich anzueignen und auf Weltmärkte Zugang hat und so weiter. Mhm. Also das heißt, es gibt sowas wie aufholendes Wachstum. Mhm. Man kann sich aber dann die andere Frage stellen, naja, aber was ist mit Indien? Warum holt Indien nicht auf oder nicht genauso schnell oder irgendwas, was noch ärmer ist? Warum geht es im Senegal gar nicht? Mhm. Ja? Also insofern werden dann schon auch Sachen richtig gemacht. Mhm. Die Freund hat mir erzählt, dass Wachstum ja nicht unbedingt das ist, was Mythos, ja, immer mehr Sachen, sondern eigentlich auch immer effizienter, weniger Einsatz von Energie, Waren und so weiter und dasselbe Ergebnis. Auch das ist Wachstum. Ja. Auch das ist Wachstum, ja, natürlich. Naja, die Frage ist, wie wir es definieren. Wir definieren Wachstum heute über das Bruttoinlandsprodukt. Da ist es eigentlich nicht effizienter. Also die Frage, ob das vernünftig ist. Ja, aber eigentlich, wenn wir, nichts gegen deinen Freund, aber wenn wir heute über Wachstum sprechen, spielt Effizienz eigentlich keine Rolle. Okay. Das ist ein wahrscheinlich sehr wichtiges Ziel. Möglicherweise ist die Effizienz wichtiger als das Wachstum. Das reine Wachstum, würde ich glauben. In meinem privaten Bereich finde ich, wenn ich jetzt mein MacBook Air nehme und in ein fremdes Land gehe, habe ich alles, was ich brauche. Ich habe keine Wohnung, die ich besitze, ich kaufe Wohnen. Ich habe kein Auto, das ich besitze, ich kaufe Mobilität. Ich habe keine CDs, die ich besitze, ich kaufe Hören. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Und ich bin wenig von Materie dann letztlich umgeben, auch wenn das Klumpert da jetzt am Tisch relativ viel ausschaut. Mhm. Kann man nicht sagen, ob das gut oder schlecht für die Wirtschaft ist, aber weil einfach... Kommt drauf an, für wen. Ne? Kommt drauf an, für wen? Ja. Das ist die Frage. Die Leute, die die Musik verteilen, vor Apple, verdienen gewaltig. Also das ist eine neue Form, wie, also das ist eine Veränderung von Technologie. Spotify, Streaming, weil ich es bei Apple kaufen muss und ich will sie ja nicht besitzen, ich möchte sie ja hören. Ja. Diese Änderung von Technologie verändert Wirtschaft. Wachstum hat es wahrscheinlich niedriger gemacht. Mhm. Also das heißt, das Wachstum ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich dadurch, also weiß ich nicht, die Jugendliche heutzutage kaufen sich wohl keine CDs und sie zahlen aber auch nicht fürs Musikhören, sondern sie hören das einfach gratis. Und die Kinder kriegen kein Auto vom Papa zur Matura, sondern die kriegen eine Car2Go-Karte. Punkt. Kostet 10 Euro und dann können sie fahren. Wenn's muss. Aber also sozusagen die Musikindustrie hat verloren. Mhm. Aber man ist, und es gibt deswegen weniger Wachstum, ist aber die Frage, ob das unbedingt was Schlechtes ist, weil es wird ja nicht weniger Musik gemacht. Die Leute hören mehr, sie können sofort das hören, also ich weiß nicht, es bringt ihnen Spaß, auf YouTube Videos zu schauen, ohne dafür zu bezahlen. Das heißt, es gibt einen, durch neue Technologien ist die Wohlfahrt oder die Leute finden es lustig. Es ist schwierig, Geld das zu bewerten. Ja, vielleicht der Arbeitslose, die halt dann den Job verloren haben, weil sie die CDs nicht mehr pressen in der Fabrik und so. Ja, das ist bewertbar, aber sozusagen der positive Effekt, dass es mir das Spaß bringt, einen ganzen Nachmittag Musik zu hören, für die ich nicht bezahlt habe. Mhm. Der ist nicht in Geld bewertet, der steckt nicht im Bruttoinlandsprodukt drin. Aber vielleicht geht es mir gut dabei. Also das ist, da ist ein Wohlfahrtsgewinn dabei. Ich sage, ja, ich weiß nicht, ich möchte auf viele Dinge der neuen Technologien nicht mehr verzichten. Ja, der springende Punkt ist, ich habe ein Budget, keine Ahnung, von 15 Euro oder 10 Euro pro Monat für Musik. Früher habe ich eine CD gekauft, jetzt zahle ich ein Abonnement bei Spotify. Mhm. Die 10 Euro sind immer noch in Musik angelegt. So gesehen hat sich da jetzt nur geändert, wer die 10 Euro kriegt. Ja, ja. Auch das gibt dann eine Verteilungs. Viele Jugendliche, die Musik hören, würde ich vermuten, sparen das Geld nicht einfach, sondern geben es woanders aus. Mhm. Das heißt, es ändern sich wirtschaftliche Strukturen. Ich höre von dir immer wieder nicht gut oder schlecht. Das ist einfach so und so. Ja. Na, gut und schlecht sage ich selten bei Wirtschaftsdruck. Außer eben, wenn der amerikanische Konsum nachlässt, dann ist es schlecht. Wobei man auch das hinterfragen kann, weil es ist die Frage, eine Welt, die darauf aufgebaut ist, dass die Amerikaner wahnsinnig viel Energie verbrauchen und wahnsinnig viel konsumieren, ist auf die Dauer nicht möglich. Aber das ist nicht eingetreten, dass der Konsum eingebrochen ist? Doch, ist eingebrochen. Wir hatten eine Depression. Wir haben jetzt was ist bemerkt. Bei uns? Ja, auch, natürlich. Aber in Amerika freuen sich ja schon wieder alle im Moment. Ja, aber auch wenn du den amerikanischen Arbeitsmarkt betrachtest, die Erwerbsquote, Beteiligung am Arbeitsmarkt beispielsweise ist gesunken von 66,2 auf 62% oder sowas. Das heißt, der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich bis heute nicht erholt. Da haben viele Leute haben gewaltig verloren. Medianeinkommen sind gesunken, auch in den USA. Und können alle verlieren eigentlich bei der Wirtschaft? Ja. Wirklich? Ja. Es ist keine Nullsummenspielwirtschaft. Können alle verlieren. Bei so einer ordentlichen Wirtschaftskrise, es haben nicht alle verloren, aber es ist grundsätzlich eine Situation denkbar, wo alle verlieren. Und es ist nicht so, dass wenn ich irgendwas verliere, dass das automatisch ein anderer bekommt. Mhm. Das ist sehr, sehr oft bei, wenn Aktien abstürzen oder sowas, Börsenkurse einbrechen, fragen sich dann die Leute, weiß nicht, ich habe jetzt in Aktien investiert und auf einmal ist alles nichts mehr wert. Wer hat mein Geld? Und dann ist die Antwort, das hat niemand, das ist einfach nicht mehr da. Aktien waren vorher viel wert, jetzt sind sie wenig wert und diese Werte haben sich aufgelöst. Und das ist eine Situation möglich, denkbar, wo alle gemeinsam verlieren. Jetzt war es nicht so. Ja, also es haben ein paar gewonnen. Man kann auf sinkende Aktien zum Beispiel spekulieren. Das haben ein paar gemacht, die haben dann verdient. Aber auch die an der Wirtschaftskrise, also wenn man eine Nettorechnung macht, dann sind sozusagen die verdient haben, sind weniger als die verloren haben. Aber sie haben auch weniger verdient, als verloren wurde. Mhm. Und die so auf archaische Dinge dann wie Grundstücke, Goldstücke gesetzt haben, die würden dann nicht alles verlieren. Außer es gibt irgendeine Revolution, wo man ihnen das wegnimmt und die Grundbücher verbrennt. Ja. Auch das gibt's ja. Auch das gibt's. Mhm. Die Frage, was sich ja eigentlich dabei stellt, ja, im amerikanischen Markt, ja, hast du extrem viele Arbeitslose, ja? Und die haben auch fast keine staatlichen Betriebe im amerikanischen Markt. Ja? Und da hätten wir ja wieder die Problematik, ob es nicht vielleicht doch damit zusammenhängt, dass praktisch Staatsschulden eigentlich größer werden, wenn ich mehr Arbeitslose habe, als wenn ich weniger Arbeitslose habe. Ja? Und wenn ich zum Beispiel mehr staatliche Betriebe habe, kann ich mir Arbeitsplätze sichern und somit kann ich dafür sichern, dass praktisch dass die Leute, die arbeiten gehen, was einkaufen und praktisch was produzieren, was ja eigentlich das Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Das wäre halt so irgendwie eine zwiespältige Frage, ja. Ich meine, wir haben einen österreichischen Politiker gehabt, der sich die Frage gestellt hat, zum Beispiel der Bruno Kreisky, den seine Aussage war, aus einem Zitat, mir sind Millionen von Staatsschulden lieber als ein Arbeitsloser in Österreich. Ist halt die Frage. Stefan, muss man schauen, dass die Leute wieder Arbeit haben? Oder ist es ein weiterer Mythos? Ja. Das ist wahrscheinlich ein Mythos, aber auch Mythen. Nur weil was ein Mythos ist, heißt es nicht, dass es nicht vorhanden okay. ist. Ja, also ich finde eine Politik, die auf Vollbeschäftigung gezielt zielt, sinnvoll und würde das nicht sagen, dass das sowieso keinen Sinn hat. Es gibt kein Mythos, sondern ein echtes Problem. Die Wirtschaft hat einen, man kann sagen, es gibt einen gewissen Wachstumszwang. Wenn Wirtschaft aufhört zu wachsen, bedeutet das nicht, dass es einfach alles bleibt wie vorher. Aber das Problem ist, dass es durch technologische Veränderungen versuchen Betriebe mehr Gewinn zu machen oder mehr herzustellen oder gleich viel herzustellen zu weniger Kosten. Und die Idee, das Profite zu maximieren, führt in einer Wirtschaft, die nicht wächst, dazu, dass immer mehr Leute überflüssig werden und nicht mehr gebraucht werden. Das bringt einen gewissen, also durch die, aber das ist natürlich ein politisches Verhältnis, das könnte man theoretisch ändern, ja, das anders fassen. Aber in einer Wirtschaft, die unter solchen Voraussetzungen funktioniert, ist wahrscheinlich Wachstum sinnvoll, es ist Wachstum sinnvoll und würde ich auch eine Politik, die Richtung Vollbeschäftigung geht, sinnvoll betrachten. Weil aber kann eine Wirtschaft funktionieren, die nicht wächst? Sie funktioniert halt nur anders und ja, nicht kann. So optimal? Und ja, kann. Okay. Ja, wir wissen ja nicht genau wie ja. und wie wir dort jetzt hinkommen und sowas. Also das ist meine Probleme, da gibt es dann so, sagen viele Leute, das ist ein Mythos mit der Arbeit und wir müssen weg von diesem Arbeitsfetischismus und so weiter und man sieht es gibt schon so viele Arbeitslose und die Vollbeschäftigung ist gar nicht herzustellen und so weiter. Und wir müssen weg von dem, aber die Frage ist ja, ein Langzeitarbeitsloser verkörpert ja nicht die eine neue Gesellschaft, sondern fehlende Chancen. Mhm. Ja, und das ich würde von der Politik schon verlangen, dass man dieser Frau oder diesem Mann, die schon versucht, diese Chancen zu geben, das halte ich für sinnvoll. Ich kann mich jetzt an meinen Geografieunterricht erinnern, dass das nicht nur Stein war und Linz, Wels, Steyr, sondern da gab es dieses magische Dreieck der Wirtschaft, dass man nie alle drei Seiten erreichen kann. Und ich kann mich erinnern, das war Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität und das dritte habe ich vergessen. Das außenwirtschaftliche Gleichgewicht? Genau. Mhm. Ja. Und das gilt nach wie vor. Gut. Nein. Okay. Nein. Gut. Nein. Nein. Stefan, du selbst schaust auch dir wirtschaftliche Themen an. Was ist jetzt deine Frage derzeit? Was schaust du dir jetzt persönlich an, was du dann nicht in der Schule unterrichtest oder nicht in einem Buch schreibst? Was möchtest du jetzt herausfinden gerade? Oder was sind deine Fragen an die Wirtschaft? Meine persönliche Frage an die Wirtschaft, das unterrichte ich ganz wenig und ich schreibe sicher kein Buch drüber, ist die Frage des Ölpreises und alternativer Energien. Mhm. Das fasziniert mich im Augenblick. Das heißt, wo du da etwas hörst, liest, dann bist du mit deinen Gedanken dort und versuchst dir da was zu machen, ein Bild zu machen. Ja. Wie es funktioniert. Wie es funktioniert. Wie die Zusammenhänge sind. Wie die Zusammenhänge sind und ob die, das ist mit einer ökologischen Fragestellung verbunden, mit der globalen Erwärmung und so weiter. Welche Fragen es dazu gibt. Ja, nein, und auch die Frage, ob werden wir alle gegrillt? Das ist eine für mich ein bisschen existenziell, für dieser globale, das sind Sachen, die mir Angst machen, mehr als Wirtschaftskrisen eigentlich, aber der Klimawandel beschäftigt mich, der macht mir Angst, ich habe keine Lust, gegrillt zu werden oder dass meine Kinder in der U-Bahn gekocht werden, das möchte ich nicht. Das sind Sachen, die mich beschäftigen und da schaue ich mir eher von einer, also nicht weniger von einer technischen oder physikalischen, weil das ist mir wurscht, aber sondern von so einer wirtschaftlichen Sache an. Politische Aspekte auch dabei, weil wenn es viele Länder gibt, wo es so heiß ist, dauert es nicht lange, bis auch Probleme bei uns zu bemerken sind. Ja. Gut. Ich glaube, bei dir an dieser Stelle ist es höchste Zeit, Schluss zu machen, weil alles weiter. Durchaus langes Gespräch. Das dürften so in diesem Podcast-Geschäft so übliche Längen sein, wenn es um wirklich ein Thema geht, beziehungsweise im Wissenschafts- oder Universitätsbereich sind es einfach die Zeit, wo man dann irgendwann, da würde dann auch jeder mal wieder mal aufs Klo gehen und so weiter und die Kiste abdrehen, was anderes tun. Aber das sind so üblich, gibt es nur im Radio nicht eben. Bei Podcasts ist das möglich. Und wenn ich sowas höre, zum Beispiel, ich drücke auf die Pause-Taste und nehme es zum nächsten Mal laufen wieder mit und höre solche Sendungen in 3 oder 4 Stücken. Ich möchte nämlich hören, was die erzählen. Und darum bin ich sehr dankbar, dass du jetzt in Lob und Tadel Nummer 33 über die Wirtschaft und Wirtschaftsdidaktik, wie man über Wirtschaft reden kann, gesprochen hast. Ja, danke. Dann danke. Stefan, warte nur. Wie funktioniert Wirtschaft? Eine kritische Einführung. Pirmin Fessler und Stefan Hinsch, Pro Media Verlag, und ich verlinke es in den Shownotes. Und kann ich das lesen? Würde ich verstehen? Ja, glaube ich schon. Okay. Ja, verstehen. Musst du. Cool. Verstehen. Und unserem Gast, Dankeschön. Du bist noch einmal da. Markus Slawitz und Studierender. Am Abendgymnasium, ja. Und ich habe vor kurzem in Geografie halt beim Professor maturiert. Ja. Aber wird das in Deutschland gehört, der Podcast? Ja. Die kriegen jetzt mit, dass in Österreich die Leute Professor sagen zu uns. Also, die Studierenden, das ist, die lachen sich tot. Lachen sich tot. Was ist das für aufgeblasene Apparat? Professor. Gut, schön war's. Ja? Professor Hinsch sagt danke. Danke, Herr Professor Hinsch. Und es war wirklich gut, auch wirklich diese Fragen stellen zu können, weil wenn auch man nicht jede Frage sofort beantworten kann, es doch gut ist, jemanden zu kennen, der sie beantworten könnte oder zumindest das Vertrauen erweckt, auch darüber zu reden. Weil über jede dieser Fragen, die wir heute besprochen haben, kann man wahrscheinlich eine Stunde und 40 Minuten separat reden. Das war's. Lob und Tadel Nummer 33. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.